extrem gewachsen ist. Er ist jetzt ungefähr 2 Meter groß. Und in der Summe, glaube ich, von der Materie her könnte man ja eine 2 aus ihm machen. Johnny, wie hast du die gemacht in letzter Zeit? Du bist ja nicht Johnny, du bist ja Ronny Galenza. Ey, du bist so fit, Guttner. Bin stolz auf dich. Ja, das ist, glaube ich, eine meiner ganz großen Stärken. Immer eine lustige Bemerkung auf meinen Lippen. Es ist erstaunlich, dass du damit durchs Leben kommst. Oh, ich hab ihn fertig gemacht, Leute. Ja. Er schweigt und stottert. Ich wollte jetzt gerade überlegen, ob ich sage, solltest aber mal wissen, wie ich hier so durchs Leben komme. Andererseits, weißt du denn ja, wie ich durchs Leben komme? Und wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann hättest du bestimmt wieder irgendwas verraten. Soll ich nichts verraten? dass ich hier wie ein Storch durchs Studio hier. Genau, Kuttner hat nämlich inzwischen 4 Beine. Stimmt. Kuttner hat 2 schwarze und 2 rote Beine. Weil bist du hingefallen? Also man muss erklären, der Doktor hat ein riesengroßes, dickes Gipsbein, schön in weiß und 2 Krücken. Wir haben ihn hier reingetragen ins Studio und auf den Stuhl gesetzt. Was ist passiert? So, dann wird jetzt, was machen die Leberwerte bei dir so? Die habe ich mir rausnehmen lassen, ich habe gespendet für Larry Hackman. Oh, klasse, klasse. Ja, und ich wollte jetzt nur noch nach der, manchmal überlege ich ja doch, ich habe neulich Johnny so schlimm beschimpft in der Sendung, dass ich ihn nachher, das war neulich sowieso eine Gruselsendung, dass ich ihn nachher nochmal angerufen habe, mich bei ihm entschuldigt habe. Insofern habe ich jetzt doch gezögert und habe mich eigentlich nicht getraut weiterzufragen. Das mit der Leber hast du erklärt, du müsstest jetzt hier nur noch, ich weiß nicht, ob man das hört, das hier erklären, wem du das gespendet hast. Nee, das ist noch alle drin. Das ist noch alle drin. Du, wenn man älter wird, wird man auch weiser und greiser. Gut. So, Galenza, eine beliebte Frage ist ja immer, was war denn so los in letzter Zeit? Bei dir? Gab's da irgendwas? Ja, ich war über den Jahreswechsel in Irland, schön Guinness getrunken, baden gewesen im Atlantik und jetzt ist wieder Alltag. Ey, Jahreswechsel ist doch schon aber ewig her, wir sind jetzt schon Mitte Februar fast. Habe ich dir eigentlich schon frohes Neues Jahr gewünscht? Nee, selber schönes Neues. Danke, danke. So, aber da hängst du so weit zurück, wenn es um schönes, also da bist du so im Nachtrab, wenn es um schöne Sachen im Leben geht? Ja, ich dachte jetzt, bis Ostern mache ich diese Nummer und dann machen wir was anderes. Ansonsten ist Alltag. Nee, ich meine jetzt nicht nur die Nummer, also du zehrst dann jetzt wirklich vom Jahreswechsel bis zu Ostern, wo das nächste Schöne passiert. Unbedingt. Und von Ostern in Sommerurlaub und dann Weihnachten oder was? Na, dann kommen noch große Ferien zwischendurch. Dann mache ich vielleicht noch meine Einschulung, Schule des Lebens. Mal sehen, was so kommt. Einschulung, Galenza, nötig wäre der. Du musst mir eine ganz, ganz große Schultüte schenken. Ja. Ey, was machst du Freitagabend? Freitagabend ist interessant, da kommt der Blue Moon von draußen, nämlich aus Friedrichshagen, aus einer alten Brauerei, so ein gelbes Backsteingebäude. Da werden Tommy Waschstein und meine Wenigkeit und da können auch Hörer hinfahren, aber das erklären wir euch alles morgen früh im Programm. Ach so, das wird morgen früh erklärt. Schade, ich wollte gerade ein bisschen Galenza-Placement hier in der Sendung mal machen. Nee, ist ganz einfach, die Leute, 20 Hörer können mitkommen, müssen Biertrag rund ums Bier Beitrag rund ums Bier machen. Ein toller Versprecher. Ja, ein Biertrag. Und wenn der gut ist, dann dürfen sie mitkommen und dürfen den abends dann im Blue Moon da vortragen. Und da gibt's, was heißt denn, was sollen die für einen Beitrag machen? Die setzen sich hin und schreiben eine lustige Biergeschichte und dürfen die dann da abends vorlesen. Genau, oder klingt ja voll geil. Komponieren ein Lied oder ein schönes Gedicht. Dabei jetzt allerdings nicht um Saufgeschichten, muss man schon mal sagen. Ja. Aber jedenfalls gibt's da hektoliterweise Bier abends und Brot und wird bestimmt lustig. So, die Sendung soll ja auch immer den ein bisschen irgendwie beitragen, dass die Leute was lernen können. Was sollte man denn machen so in demnächst? Gibt es irgendwie wichtige Ereignisse? Kultureller Art? Ja? Keine Ahnung, also weiß nicht. Laufen glaube ich überall Partys, aber jetzt denn, das Mega-Überflieger-Ding. Mich erreichen ja auch immer wieder Anfragen nach deinem Privatleben. Schön. Ja? No. Ja? Der Platz, aber der kleine Platz in deinem noch kleineren Herzen ist besetzt. Allerdings. Ja, also ja. Das sage ich nur, dass jetzt irgendwie nicht noch weiter weibliche Anfragen nach deinem Privatleben kommen. Mhm. Ich werde am Wochenende an Ostsee fahren, Packeis bestauen. Ach, da ist richtig auch vereist, ne? Ja, richtiger 50 Meter dicker Eisgürtel. Ich habe neulich im Fernsehen so einen Beitrag gesehen, da haben die, wussten immer nicht die Elbe, ja, war das nur 87 oder 47? Haben sie mal so alte Menschen gefragt, die echt also voll Alzheimer haben und den Unterschied nicht mehr hingekriegt haben zwischen 87 und 47. Na, da brauchen wir noch ein bisschen. Aber naja, bei mir so also ich nicht mehr so lange. Wie heißt die Sendung? Mein Galenza ist hart, war, wenn man hier so vernommen wird, oder? Ja, aber ich habe dich schon 2-mal überraschen können. Das stimmt. Mhm. Aber du bist ja hier, wie hieß der Botha, oder? Nee, nicht Botha, ich finde Boxen relativ doof. Also. Von dem ich dann gelesen habe, dass dessen Urin dem Kampf einen etwas bitteren Beigeschmack gegeben hat. Schöne Zeile. Ja, eine geniale Formulierung. Ja, da ist man doch neidisch, wie gerne, wenn man, wie heißt sowas eigentlich? Doping. Nee, doch. Stilblüten. Wie, Jane, wäre man Stilblütler, oder? Ja, im Biertrag, sag ich ja. Stimmt, du bist es. Ach, Galenza, du bist mir so überlegen. Du hast nicht nur keine Leber mehr, sondern... Jetzt siehst du, schon fängt das Alzheimer mit dem Satz an. Ist das nicht hardcore? Ey, wir sind ja nicht im Lazarett, du bist verletzt. Nee, ist doch schlimm, sich, also sagen wir mal, sich an Sachen nicht mehr erinnern können, die irgendwann mal passiert sind. Das ist traurig. Aber sich an die Gegenwart nicht erinnern zu können, das wie ist der wir Weg, jetzt hier reden. Kinder, ich glaube, ich bin vielleicht auch, wenn ich Glück habe, lande ich in Alkohol in so einem großen Glas und stehe dann irgendwo in der Pathologie rum und bin dann da zu bestaunen, gegen wahrscheinlich Kleenet in Geld, was der Journalistenhilfe und dem spendet mal eine Leber für Ronny Galenza Fonds zukommen wird. Tschüss Galenza, was machst du heute Abend noch? Machst du noch was? Ja, ich gehe in meine Lieblingskneipe. Hey, ich sag die jetzt aber nicht. Du bist, ich glaube, irgendwie bist du echt so cool wie ich ungefähr. Ja, das toll, du echt, ja. Naja, Hut ab. Mach ich. Ja, viel Spaß in deiner Lieblings... Was trinkst du da? Heute werde ich einen O-Saft nehmen. Und vielleicht einen Milchkaffee, einen Kamille. Du hast mich ja neulich, das muss man ja vielleicht doch nochmal erzählen, total beeindruckt, weil du ein Wasser getrunken hast, dessen Markenname eigentlich also mir nur als Whisky bekannt war. Ja, Tullamore Dew. Tullamore Dew, richtig. Nicht Tullamore Dew, Quatsch, Glen Grant. Glen da, Grant. Da war ich vor 2 Jahren mit einem Freund an diesem, was man in der Werbung sieht, dieses alte Kloster oder Ruine, und die haben halt das Wasser, womit sie da brauen, füllen sie auch ab in richtig schöne toll. Wasserflaschen. Damit ist ja wirklich eine Alternative, wa? Ich meine, wenn es Berliner Bürgerbräu als stilles Wasser gäbe, ich wäre Wasserfan. Okay. Gut, viel Spaß. Tschüss, Ronny. Guten Abend. Inzwischen ist es 22:07 und das ist schon klasse. Mit einem Leberamputierten eine lange Einführung hier gemacht. Hi. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, der musikalische Anfang jetzt erstmal so zum Mäßchen der Heiterung. Die hört dazu. Dingle waren. Das ist schon irgendwie eine ältere Platte. Vor 2 Jahren oder wie sich irgendwas. So, das war jetzt erstmal so, um mäßig gute Laune zu kriegen. Und jetzt wollen wir noch versuchen, den Tag ganz herzlich zu begrüßen. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. Loving me, she feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Das war jetzt eine Band, die heißen, die kommen aus Liverpool und die heißen wohl die Beatles, wenn das Plattenfirmeninfo hier stimmt, wie mir scheint, eine relativ begnadete Band. Kinder, hier ist schon wieder voll Alarm. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, hier ist Arne. Nee, wobei, bevor ich will ich gar nicht wissen, wer du bist, sondern ich will eigentlich erst wissen, ob du weißt, ob du eine Vorstellung hast, was autoreferenziell ist. Autoreferenziell? Nö. Ja. Nö, hab ich nicht. Siehst du, dann sei jetzt deprimiert. Ich suche mir jemanden, der weiß, was das ist. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, Tag, wer bist du? Nee, das tut ja nichts zur Sache. Was? Hast du eine Vorstellung, was autoreferenziell ist? Nee, nicht so. Ja, aber dann wird es, wenn wir Pech haben, wird es so bleiben. Ich sag erstmal Tschüss, ich suche mir jemanden, der eine Vorstellung hat. Tag, hallo? Ja. Ja. Hier ist der Thomas. Hast du eine ungefähre Vorstellung, was autoreferenziell sein könnte? Nö, wieso? Darum. Jetzt wirst du es sofort merken. Zack, darum. Versuch mal zu sagen. Genau deswegen. Tag, hallo. Hallo. Ja, da wusste schon jemand das. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hallo. Klaus heiße ich. Autoreferenziell? Hast du ungefähr eine Vorstellung, was das sein könnte? Naja, also so zusammengehängte Ja, würde ich erstmal denken, so selbst vorstellen oder sowas. Ein Auto selbst und so Referenz irgendwie, Vorstellungsreferenz, ja, weiß ich nicht. Das war ein mühsamer Übersetzungsversuch und deine Strategie ist die erst reden und dann denken, kann das sein? Nee, im Allgemeinen nicht, aber vielleicht bei der Sendung. Wobei, ich meine, man muss ja auch mal sagen, irgendwie, also Kleist sagt ja, die Gedanken entstehen beim Reden. Ja, ist wieder Hunger, ne? Wie bitte? Der steht beim Essen. Na, nicht der Hunger, der Appetit. Das ist irgendwie weit der Unterschied. Naja, also Hunger und Appetit kommt drauf an. Nee, kommt nicht drauf an. Der Unterschied ist es. Judy, danke dir erstmal. Du bist relativ nah rangekommen, aber Tag, hallo? Hallo? Ja? Na, selbstbezüglich irgendwie. Super! Und ja, was heißt. Wollte ich nur sagen, Kunde. Was heißt ein Scheißauto referenziell? Da bezieht man sich auf Scheiße. Nee, nicht auf Scheiße. Das heißt nur Scheiß selbstbezüglich. Ja, so wie scheißkalt. Ich wollte jetzt aber gar nicht mehr sagen. Ich war nur sehr erstaunt, dass du nicht weißt, was das heißt. Ich wollte dir kurz weiterhelfen. Entschuldige, ich weiß, was das heißt. Sonst hätte ich dir nicht auf den Kopf zusagen können, dass du recht hast mit deiner Antwort, oder? Ja, das kann ja danach jeder sagen. Siehste? Nee, wieso? Ich hätte ja schon bei selbst vorstellen irgendwie Auto und Referenz richtig sagen können. Ja, du bist ein guter Spieler. Das wäre falsch. Ja, na klar, ein bisschen. Ja, Pokerohr gewissermaßen. Genau. Im Radio. Nee, ich wollte nämlich gerade das nur deswegen. Hast du die letzte Sendung gehört? Bestimmt, aber ich kann mich kaum noch dran erinnern. Das ja. Ist wieder so lange her. Gott sei Dank. Jetzt soll es nämlich autoreferenziell werden. Das war echt eine totale Scheißsendung und das wollte ich hier nur nochmal öffentlich bekunden. Und das war aber meine Schuld. Und also insofern, weil das jetzt scheiß autoreferenziell wird, weil es natürlich nichts Ekleres gibt, als wenn Leute im Radio über ihre Radiosendung reden. Genau. Ist also widerlich, oder? Sendung reden wollen? Sag ruhig, dass du mich verachtest. Also direkt wollte ich dir das nicht sagen. Naja, gut. Sag es ruhig so direkt, ey, das ist hier, sitzt einer, der verträgt das. Okay, danke ich dir dafür, dass du wusstest, was scheiß autoreferenziell ist und dass du mich hier gemessenen Wortes kritisiert hast. Vielen Dank dafür. Und tschüss. Und tschüss. Jetzt soll nämlich noch ja nicht richtig telefoniert werden, sondern jetzt ist erstmal der traditionelle Einstieg in diese wunderbare, traditionsreiche Sendung, die... Ey, jetzt ziehe ich doch mal an und bin noch ein letztes Mal scheiß autoreferenziell. Heute ist wirklich der 6. Februar. Am 7. Februar vor 4 Jahren zum allerersten Mal im Radio zu hören war und darauf bin ich stolz. Wenn das weiter so geht, wird die Sendung irgendwann mal noch älter sein, als ich es schon ohnehin bin. Jetzt als erstes wunderbares Element, wie immer, dass der Zusammenschnitt der beschissenen Sendung vom letzten Mal durch DD. Unabhängig von der Qualität der Sendung sind diese Zusammenschnitte, die immer hörspielartigen Charakter tragen, immer von hervorragender Qualität, worüber wir uns jetzt, nehme ich mal an, im Folgenden überzeugen werden können. Und danach hören wir dann den halbautomatischen Anrufbeantworter aus der letzten beschissenen Sendung. Und der halbautomatische Anrufbeantworter verfügt auch über Qualitäten, die man normalerweise so bezeichnet. Der versteht es aus, scheiße Trillerpfeifen zu machen. DD. Eieiei, wen haben wir denn das da? Ist die Frage, wer bist denn du? Wer bist denn du? Bist du denn zum Beispiel, wer du bist? Ja, ich glaube schon. Und du? Meiner. Hab ich mir fast gedacht, dass du deiner bist. Ja, warum klingst du denn so depressiv? Soll ich den Tonfall ändern? Jetzt hörst du dich an. Hast du gehört? Muttis Stimme, hä? Gib doch mal so einen Kotzbecher rüber. Ich brechen? Muss... Ja, genau, du sagst es. Kuttner beißt. Aua, hör auf, das tut doch weh. Komm, hier, iss mal lieber ein Stück Schokolade. Magst du? Erstmal? Ja. DD? Nee, ich schmecke überhaupt gar nicht. Und so segnige Zungen, das macht mir keinen Spaß, aber der Ehrlichkeit muss die Gerechtigkeit widerfahren. Segnig jetzt hier gezwungen, dir einfach mal ein paar Sachen zu sagen, die dir einfach mal gesagt werden müssen. Gut, na, würdest du bitte... Du kannst dich nicht wehren. Von der Laterne runterkommen. Oh, wie der jetzt wütend sein muss. Ja, ich koch vor Wut gleich einen Mango-Tee. Mann, habe ich schlechte Laune. Ja, und was wolltest du mir nun sagen? Die Jugend ist... Jung. Aber doof. Und extrem verwöhnt. Jung, aber doof. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Ohne weiteres, die meiste Zustimmung erntet man ja, wenn man fies ist. Würde ich nicht sagen, nö. Willst du nicht mal was Fieses über Johnny sagen? Nö, wieso? Ach, Johnny. Außer, dass er vergessen hat, die Toten Hosen zu fragen, warum Campino mal Isch und Disch singt. Stimmt doch ja nicht. Und Sischer und sowas. Bist du möglicherweise ein verstockter kleiner Lügner? Na, eher fantasievoll. Und jetzt mache ich mir eine kleine Freude. Und, weil ist die kleine Freude? Immer mal nach Wilmersdorf fahren. Genau, das freut dich, wa? Na, sie. Ja, na denn. Warum bist du jetzt immer noch da? Ja, das Moped springt nicht an. Na, ist das fies. Bist du jetzt immer noch da? Ja, willst du mich nicht mal anschieben? Ach, das wird doch... Weißt du, woran ich immer merke, dass es eine scheiß Sendung ist? Na, am Pegel deiner Schnapsflasche. Ich wollte, Was denn? Ah, weiß ich auch nicht, was ich wollte. Der Alzheimer, der Traktorist von Fritz. Gott, das ist echt geil. Was ist geil? Ach, das Lächeln eines Kindes. Zu geil, fällt mir aber Aufregenderes ein. Was? Sag ich jetzt hier nicht. Ich kann wieder ausziehen, ne? Ich soll mich jetzt hier, warum? Weil du irgendwie schon drauf hast, das Ausziehen. Das ist ja Jugendradio, das kann ich nicht machen. Nee? Na, okay, gut. Nun mach doch mal hin. Ja, ist jetzt schnell genug? Mach nicht mal so schnell beim Ausziehen. Ja, welche Frau wäre, könnte es dir nicht schnell genug gehen, ne? Ich nehme an, du schämst dich jetzt dafür, ein Mann zu sein. Nee, ich bin ziemlich... Dann kann ich mich ja wieder anziehen. Ey, gib mir meine Boxershorts wieder. Du bist ein Fiesling. Und ein bisschen beknackt im Kopf. Echt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Man merkt mir das nicht an, oder? Nein, Niveau. Ja, bei mir ist das himmelschreiendes Elend, was du mir aus mir Sicht spricht. So. Hast du heute Abend eigentlich schon was vor? Wollen wir zu dir hin, Wie bitte? Jürgen. Da hilft nur eins. Tut mir leid. Mann, ey, du machst richtig voll die Stimmung kaputt. Tja, und wie ist das Wasser so? Ein bisschen kalt. Ich würde gerne antworten und sagen, dass ich... Aber ich sitze inzwischen schon mit freiem Oberkörper hier. Du kannst ja nicht vorstellen, was sich hier auf meinem Körper abspielt. Ja, zum Glück. An den unmöglichsten Stellen treten Schweißperlen raus. Schweißperlen. Ja, Mann. Sag mal, warum zuckst du eigentlich so komisch? Vibrations. Hauptsache, dir wird warm dabei. Sofort richtig eine Flutwelle des Schweißes angoss ich eben über meine Stirn. Schönes Gleichnis. Jetzt komm aber mal aus dem Brunnen raus. Und dann hauen wir uns schön die Birne zu mit Bockauer, Bitter, Lauterbacher Tropfen. Aber ungrün. Und Eibauer Schwarzbier. Hast du denn Geld? Scheiße. Ich auch nicht. Na, sag mal, was bist du denn für ein Pampel, ey? Du bist ein Traktorist, genau. Altes Mopedhühnchen. Ja, eindeutig. Recht, dir Zweideutigkeit in meiner Stimme. Die bin ich gar nicht gewohnt von mir. Kick mal einer an. Ja, ganz was Neues. Du und zweideutig. Nein, also ich töffel mal los. Oh Mann. Jetzt bin ich ja sauer. Ja, wieso sauer? Motorradfahrer sind böse. Na gut, tschüss. Tschüss. Now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest rail, but Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Smoking. She loved him though he was cocky. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around. Showed her how to kick the gong around. Howdy ho. Howdy ho. Howdy ha. Howdy ha. What a weevil. What a weevil. Howdy, howdy, howdy, howdy, howdy. Now she had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Whaddy, woody, way. Whaddy, woody, way. Oh, baby. Oh, baby. Howdy ho. Howdy ho. Now he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Oh, Mindy. Oh, Mindy. Das Telefon. Forum auf für einen weiteren Akt der Kultserie der 90er, weil deine Seele brennt. Telefon. Hallo, hier ist Johannes und es ist für mich jeden Tag eine Freude, wenn ich nach dem Bus renne, der Busfahrer wartet und wenn ich dann fast im Bus bin, er die Tür schließt und wegfährt. Ja, ich bin Ricardo. Ja, hallo, hier ist der Jörn aus Friedrichshain und ich wollte nur sagen, also junge Leute, also ich bin 33 und ich denke mir, dass junge Leute nicht immer dumm sind, bloß ältere Leute wissen vielleicht, wenn sie intelligent sind, aufgrund ihrer Intelligenz sie besser einzusetzen, aufgrund ihrer Erfahrung sie besser einzusetzen, die Intelligenz. Und das ist doch schön. Ja, hallo, hier ist Göran aus Friedrichshain. Ich wollte euch kurz eigentlich nochmal fragen, über was für ein Thema der heute diskutiert. Ein bisschen Glück ist das, was ich jetzt gleich singe. Wenn ich dich sehe, komme, denke ich, der Junge macht mir Kummer. Ich möchte dass er mir sagt, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Ja und dann Fragezeichen, heute .4. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Mein absolutes Glück ist das Lächeln eines Rindes. Die schönste und zärtlichste und absolut erotischste Stimme im Radio hat unzweifel natürlich... Wir Dragon und Lotterie. Der Sankri Franceschi hat dann über Bowie Courage. Heute .4, Semikolon, sehe ich dich. Du wirst mich abholen, dann machen wir Bindestrich. Du sagst zu mir, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Wozu denn? Fragezeichen, es liegt allein an dir. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Ja, es ist doch immer wieder toll, einen Verbalakrobaten auch bei kleinen Sünden zu ertappen. Vielleicht sollten wir mal über die kollektive Weisheit von Koala-Bären philosophieren. Hallo. Meine kleinen Freunde des Lebens war eine ehemalige Mithörerin der tollen Sendung hier. Die heißt Margoscha. Und wenn sie nochmal anrufen würde, würde mich das sehr freuen. Gute Nacht, ich schlafe jetzt mal. Richtig lustig, ne? Du sag mal, ich hab mal eine Frage. Wie ist denn das hier mit eurer Sendung überhaupt? Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Gänsefüßchen und Punkt, Punkt, Punkt. Toutes les choses terrifiantes sont peut-être des choses sans secours, qui attend que nous les secourions. So hört sich's an, wenn man den falschen Regler runterzieht. Früh reingesprochen. Heute ein Sprechfunk mit den pünktlichsten Nachrichten von der Welt, 22.30 Uhr. Fritz Info. Einsatz. Die Geiselnahme in Dachau ist beendet. Dabei wurde der Geiselnehmer bei einem Sturmangriff von der Polizei erschossen. Der ca. 25-jährige Mann hat am Mittag in einer Zahnarztpraxis 12 Menschen in seine Gewalt gebracht. Bis zum Abend hat er alle Geiseln bis auf eine Frau freigelassen. Oliver Bendixen. Der Entschluss zu diesem Sturm auf die Zahnarztpraxis wurde getroffen, nachdem der Täter nach Polizeiangaben immer renitenter wurde. Er habe sogar gedroht, die junge Frau zu erschießen. Dass der Mann tatsächlich nur eine Schreckschusswaffe bei sich hatte, das wusste niemand. Die großkalibrige Pistole sah einer echten Waffe täuschend ähnlich. Außerdem hatte der Mann mehrere Handgranaten dabei, wie sich jetzt herausstellte, Handgranatenattrappen. Seine Identität ist allerdings noch immer nicht geklärt. Erst wenn da mehr Informationen vorliegen, wird die Polizei vielleicht auch herausfinden können, was das Motiv dieses Geiselnehmers gewesen sein könnte. Konflikt. Die bosnischen Serben haben jeden Kontakt zur Regierung in Sarajevo eingestellt. Sie fordern die sofortige Freilassung der festgehaltenen serbischen Militärs. Die bosnische Regierung wirft den Männern Kriegsverbrechen vor. Trauerfeier. Im Dom von Lübeck nahmen 800 Menschen Abschied von den Opfern der Brandkatastrophe am 18. Januar. In einem Wohnhaus für Asylsuchende waren 10 Menschen aus Togo, Zaire, Angola und dem Libanon ums Leben gekommen. Versprechen. Die Deutsche Bahn will ihren Personalabbau bremsen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Unternehmensleitung und Gewerkschaft bei Verkehrsminister Wissmann. Bahnchef Dürr sagte aber, sein Unternehmen werde Stellen abbauen. Demonstration. In Cottbus haben mehrere hundert Mitarbeiter von kommunalen Einrichtungen gegen geplante Entlassungen bei Kindertagesstätten protestiert. Aufgerufen hatten mehrere Gewerkschaften, die sich gegen die Sparpläne der Stadt wenden. Wetter. Heute Nacht klar, Temperaturen minus 13 bis minus 20 Grad. Morgen dann tagsüber sonnig, Höchsttemperaturen um minus 4 Grad. Verkehr. Liegen im Moment keine Meldungen vor. Fritz wünscht euch weiterhin gute Fahrt. Wenn hier eben durch den Trailer der Eindruck erweckt werden sollte, dass das ein Kurzinfo war, ein Fritz-Info war, dann täuschte dieser Eindruck. Es war ein Fritz-Kurzinfo mit meinem Kollegen, nicht Thomas Prinzler, sondern Gerald Kötterheinig. Namen Gerald! Namen Kunor. Das ist jetzt schön. Super. Bei Nachrichten dürfen die nämlich eigentlich immer nicht lachen. Dadurch neigen dann so Kollegen, die Nachrichten lesen müssen, dazu hinterher extrem teilweise so, ja, dass es ins Infantile ein bisschen rüber, vorsichtig rüber, ganz vorsichtig, also im kaum zu merken, aber doch leicht rüberragt, eben zu lachen. Ja, hast du da eine Erklärung für? Naja, bei beiden Nachrichten darf man ja nicht lachen. Das ist wahr. Abbau von Affekten? Nee. Doch, nee, red ruhig weiter. Weil man denkt ja auch, dass so Leute, die Nachrichten lesen, immer nur spannende Sachen sagen. Danke. Tschüss. Fritz. Präsentiert Dub Me Jungle im Waschhaus. Mit Asher Senator, Double D und A Guy Called Gerald. A Guy Called Gerald, Asher, Senator, Double D und drei DJs. Freitag, 16. Februar im Waschhaus Potsdam. Oh yeah. Dub Me Jungle mit Fritz. Wo ist zu Hause, Mama? Auf der großen Straße. Wo ist zu Hause, Papa? Vielleicht hier auf dieser Straße. Doch diese Straße ist so lang, ist so endlos lang, ich kann das Ende nicht sehen und mir ist so bang. Vielleicht finde ich dich, finde ich mein Zuhause auf der großen Straße. Wo ist Zuhause, Mama? Hinter blauen Bergen. Wo ist Zuhause, Papa? Vielleicht hinter diesen Bergen. Doch die Berge sind hoch, ich klutsche den Weg. Wir fort mich an Ziel und wir können steck. Vielleicht find ich mein Zuhause hinter blauen Bergen. Wo ist Zuhause, Mama? In den grünen Tälern. Wo ist Zuhause, Papa? Vielleicht dort in diesen Tälern. Bitte komm, lass uns dorthin gehen. Man sagt, die Täler blauen, alles sei zu schön. Vielleicht find ich dich, find ich mein Zuhause in den grünen Tälern. Wo ist Zuhause, Mama? Bei den hellen Sternen. Wo ist Zuhause, Papa? vielleicht dort bei diesem Stern. Diese Weg dorthin, der ist sicher weit, fast eine ganze Ewigkeit. Vielleicht find ich dich, find ich mein Zuhause bei den hellen Sternen, oben bei den hellen Sternen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das will ich dann auch gerne tun. Ist immer so schwierig, weil das endet mit so einer Aufforderung hinten und Dings. Und dann muss man irgendwie doch reagieren. Und dann bin ich doch aber mal geistesgegenwärtig genug, dass mir dann an der Stelle doch noch was einfällt zu sagen. Sinnvoll wäre jetzt an dieser Stelle sowieso erstmal auf die Telefonnummer hinzuweisen. Wer jetzt noch nicht Stift und Papier hat, der hat die Gelegenheit, die nächsten 10 Sekunden zu nutzen, seinen Lebensabschnittsbegleiter oder die entsprechende Lebensabschnittsbegleiterin aufzufordern. Ich denke, ihr wisst an der Stelle schon, was ich jetzt sagen werde, richtig Stift und Papier zu holen, um sich folgende Telefonnummer zu notieren. Die Zeit der Aufforderung ist abgelaufen. Jetzt beginnt die Zeit des Notierens. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 11. 0. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, das jetzt erstmal zur Telefonnummer. Dann gibt es sicher ein gewisses Interesse am Thema der heutigen Sendung. Darauf will ich gleich kommen. Ich würde aber trotz alledem gerne noch einen wichtigen Hinweis hier loslassen. Finde ich ihn jetzt unglücklicherweise. Doch, hier ist er, oder? Les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent nous voir beau. Et courageux. Oh, das endet so gruselig hinten immer mit dem Bellen. So, ja, das war jetzt irgendwie noch der Hinweis für alle französisch sprechenden Kulturliebhaber. Ansonsten geht's jetzt heute um die Sendung. Das ist, ums Thema der Sendung, da das ein relativ profanes Thema ist, sehe ich mich fast gezwungen, ungern eigentlich, weil ich denke, nötig ist es nicht, doch eine Legitimierung dieses Themas zu vollziehen, vielleicht derart, dass ausgehend von der Überlegung, dass Leben durch den Magen geht, man auch sagen könnte, Leben kann ja nicht nur rumstehen sein, sich in die Augen schauen, Fernseh gucken, miteinander zu reden oder irgendwie miteinander zu kommunizieren, sondern wenn Leben wirklich ist, dann erreicht es den Körper. Und wenn es den Körper erreicht, dann hat Leben oft die unangenehme Eigenschaft, Narben zu hinterlassen. Und von daher denke ich, müsste es ein ergiebiger Gesprächsgegenstand sein, wenn ihr hier nicht nur anruft, sondern vorher euren am besten Fall so unbekleideten Körper betrachtet, nach Narben absucht und wir darüber reden, wie, in welcher Form euch das Leben die vorigen zugefügt hat. Wieder ein Satz, auf den ich stolz bin, ihn zu Ende gebracht zu haben. Das Thema heute sind also Narben und das Leben überhaupt. Ich glaube, jetzt müsste es ungefähr klar sein. Jetzt müsste auch eigentlich die philosophische Dimension des Themas klar sein, denn die steht ja natürlich hier im Mittelpunkt. Es ist ja nicht nur eine der autoreferenziellsten, sondern auch eine der reflexivesten Sendungen, die überhaupt zu hören ist. Ja? Würde ich mir mal kurz nur bestätigen lassen, dann eine Musik spielen, um euch die Gelegenheit zu geben, zu überlegen. Hallo? Ja? Wer bist denn du? Ich bin der Janosch. Janosch? Ja? Ich wollte dich, hast du jetzt zugehört? Ja, ich hab dir... Dann weißt du, was jetzt auf dich zukommt? Ja. Was kommt denn auf dich zu? Musik. Ey, Janosch, du musst doch richtig zuhören, nicht nur Musik. Mit den Narben soll ich auch was erzählen? Nee, ja nicht. Hast du denn überhaupt was zu erzählen? Du hast doch schon angerufen, bevor das Thema überhaupt raus war. Du, ich hab dir dabei angehört, beim Anrufen. Beim Anrufen und zuhört, der kann sowas. Mann. Und da sind ja für jede Satz zwei Sachen auf einmal, kann ich nicht. Doch. Gehen und atmen zugleich ist zu viel. Nee, du sollst jetzt eigentlich noch nicht über Namen erzählen, sondern einfach bestätigen, dass es eine der reflexivesten Sendungen ist. Dazu reicht es zu sagen, ja, Kuttner, das ist eine der reflexivsten Sendungen. Jein, exzessivsten vielleicht. Raus mit dem Kerl. Ja, Pech gehabt, hier sitzen Willkürherrscher am Mikrofon und an den Reglern. Tach. Hallo? So, das war jetzt genau die Bestätigung, die ich erwartet habe. Damit ist endgültig unter Beweis gestellt, dass wir jetzt hier mit einer der reflexivsten Sendungen überhaupt zu tun haben. Ihr seid im Sprechfunk, wer anrufen will, 0331 für Potsdam, 7218 74 81 110. Und wer jetzt rauskriegt, wer die folgende Künstlerin ist, die hier singt, der ist toll, der ist genauso cool drauf wie ich. Die fängt ganz leise an. Hey, Quatsch, das ist irgendwie sowieso die falsche Nummer. Jetzt müssen wir die nochmal, die hat, ist noch ja nicht laut geworden, sondern und schon wird sie runtergezogen von mir, ganz fies und aggressiv, aber dafür kann ich auch nichts. Es geht ja darum, dass hier die richtigen Lieder gespielt werden und das ist jetzt das richtige Lied. Fängt übrigens auch ziemlich leise an. So, Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Hallo? Ja? Ach, bin jetzt hier im Radio, ja, ist ja toll. Von wem war denn eben die Musik? Soll ich dir sagen, du weißt es nicht? Doch, ich weiß es schon, bloß ich will ja nun nicht mit meiner Intelligenz dich so übertrumpfen, weil deshalb bleib ich mal lieber zurück. So, aber versuchst du mich etwa mit dem Alkoholspiegel in deinem Blut zu übertrumpfen? Was? Nee, ich sitze hier gerade am Schreibtisch. Mit Alkohol ist hier nichts. Ich hab nur Mineralwasser vor mir. Ach, am Schreibtisch darf man nicht trinken, denkst du? Naja, nee, ich trinke da immer nur Mineralwasser. Bist du ein Beamter? Nee. Welche Marke denn? Ich spät nach Hause, hatten alle Supermärkte schon zu. Naja, und da blieb mir nichts an und übrig mehr. Jo, dann dreh doch mal jetzt die Mineralwasserflasche mit der freundlichen quasi Sichtseite zu dir hin. Ja, mach ich jetzt. Mach hab mal. Hat man aber ja nicht gehört. Hier ist sie doch. Hörst du die? Zeig mal, dann machen wir nochmal. Ja, so, und dann lies mal jetzt vor, was da vorne drauf steht. Das ist eine Eigenmarke von Reichelt. Ich weiß nicht, ob ich da den Namen sagen darf. Meinetwegen darfst du den Namen sagen. Ich glaube nicht, dass jetzt morgen sämtliche Reichelt-Filialen gestürmt werden. Ja. Also das schmeckt super, das Wasser. Das kommt aus Diedersbach und kostet der Liter nur 69 Pfennig. Nee, jetzt lies mal richtig vorne, die Seite vor, die da drauf steht. Okay, ich finde, im Radio ist ja zu wenig Alltagslyrik im Grunde zu hören. Richtig vorlesen, alles, was da steht, von oben bis unten, bitte. Natürliches Mineralwasser, Diedersbacher Mineralbrunnen, mit Kohlensäure versetzt. Das erfrischende Mineralwasser aus der Diedersbacher Quelle in der Mark Brandenburg. Exklusiv für Reichelt. Ist doch toll, ne? Super, du kannst aber auch, sagen wir mal, so Mineralwasserschilder, bist du, glaube ich, einer der begnadetsten Mineralwasserschilder-Vorleser. Ja, ich kann dir natürlich jetzt auch noch den Auszug aus der anerkannten Analyse des Instituts Fresenius vorlesen. Aber nur, wenn du, sagen wir mal, mit dem gleichen Ausdrucks- und Gestaltungswillen machen würdest, wie du es eben mit der Vorderseite gemacht hast. Wärst du dazu bereit? Hier gibt's ja nur eine Vorderseite, hier gibt's ja keine Rückseite. Ach so, da sparen die bei Reichelt, sparen die dann doch an Etiketten? Ja, die bekleben einfach nur von vorne und hinten lassen sie einfach nackig. Ein klassischer Etikettenschwindel. Ja, wo man ja doch eigentlich davon ausgeht, dass jede Mineralwasserflasche ihre zwei Seiten hätte. Ja. Nur bei Reichelt haben sie die eben nicht. Ja, dann würde ich dich jetzt doch noch dafür bitten. Das ist ja auch ein Groschen billiger als die mit zwei Seiten. Das stimmt. Ja. Spart man. Bist du richtig so, bist da sicher im Mineral? Ja, doch. Dann muss man natürlich auch auf den niedrigen Natriumgehalt achten, ne? Das ist eine der mit dem niedrigsten Natriumgehalt. Kann ich dir nur echt empfehlen. Natriumgehälter wäre jetzt hier toll gekommen. Was? Wenn du Natriumgehälter gesagt hättest, wäre klasse gekommen. Nee, aber Natrium ist echt schädlich für deinen Körper. Für meinen? Und so weit alles von. Ja, nur du, dann trinkt das nicht. Naja, mein Körper ist mir heilig. 11,3 Milligramm. Dann trinkt das doch, ja. Wolltest du jetzt noch die Zusammensetzung vorlesen? Nee, ich glaube, die ist nicht so interessant für deine Hörer. Ich glaube, das gibt interessantere Etiketten. Was sind denn interessantere Etiketten? Welche liest du denn so am liebsten? Zum Beispiel da auf solchen Schächtelchen hinten drauf, die da so, die man so auf manchen Automaten so in Herrentoiletten rausziehen kann. Ja? Die Etiketten, die sind schon etwas interessanter. Hast du denn so eine Herrentoiletten-Automaten-Schächtelchen da vielleicht? Soll ich dir jetzt da auch noch das Etikett vorlesen, ja? Ja, warum nicht? Warte mal, eine Sekunde, ja, ich hole mal das Schächtelchen. Liegt ja hier gleich auf dem Schreibtisch das Herrentoiletten-Automaten-Schächtelchen? Ja, prima. Ja, hier bin ich wieder. Super. Darf ich dir die Marke etwa auch sagen? Darfst dir auch die Marke sagen? Ich denke nicht, dass es jetzt eine Kondomengpass geben wird, weil die eine Marke da vorliest. Mach mal. Naja, ist eine Marke London, gefühlt echt, das pure Gefühl. Soll ich jetzt auch noch hier das tolle Etikett vorlesen? Ja, natürlich, klar. Ja, okay, kann ich doch machen. Aber ausdrucksstark und aber, ich meine, vom Gegenstand her auch eher sensibel, ja? Hörst du hier, wie er sich anfühlt? Ganz schön glatt, die Teile, oder? Ja, ganz schön. Ausgepackt habe ich noch nicht, aber ich lese hier erstmal vor, wie gesagt. Was? Ja. Also, London macht sicher, was Spaß macht. Denn London-Markenkondome werden aus hochwertigem Naturlatex hergestellt. Das heißt, so viel Gefühl wie möglich, so viel Schutz wie nötig. Jedes London-Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Zusätzlich werden London-Kondome regelmäßig von der staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt getestet. Ich bin übrigens beim Schwesterinstitut von dieser tollen Materialanstalt beschäftigt. Das steht da auch drauf, dass du beim Schwesterinstitut beschäftigt bist. Naja, das steht da leider nicht drauf. Denn wissen das ja alle London-Kondombenutzer jetzt. Sag mal nochmal deinen Namen. Ich bin der Lutz. Warum schreiben die deinen Namen nicht direkt darauf? Naja, da trauten sie sich nicht so ganz. Ja, gut. Na, sag mal, aber so ein toller Text steht ja, da nur ohne drauf. Ach so. Die werden da halt, wie gesagt, von der Materialprüfungsanstalt getestet. Sie entsprechen den strengen Prüfungsrichtlinien der deutschen RAL-Qualitätsnorm. Ja. London-Markenkondome tragen dazu bei, vor Schwangerschaft und Infektionen zu schützen. Ja. Nie zusammen mit Öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln, in Klammern Scheidenzäpfchen, verwenden. Vertrieb durch London International GmbH. Auch über die Zweigniederlassung Zürich erhältlich. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein Text, der dich bewegen kann, die Kondome zu kaufen, ja? Naja. Da sitzt du dann im entscheidenden Moment nochmal da und liest vorher diese Gebrauchsanweisung durch? Ja doch. Ja, da ist aber alles vorbei, oder? Ich stehe, vergleiche ich erstmal die Schächtelchen, die da durch diese Fenster da, die da so sichtbar sind, naja. Und ja, duftet veranlasst einen doch schon zum Kauf. Und dann also, denkst du, musst schon... Das jedenfalls mehr an als das Etikett hier vom Diedersbacher Mineralbrunnen. Naja. Naja. Ist doch verständlich, oder? Oh, ich weiß nicht, da muss man schon irgendwie Reifenwerker sein, wenn er das irgendwie anmachen soll, aber gut. Oder irgendwie aus der gummiverarbeitenden Industrie kommen. Nee, da komme ich ja nur leider ja, nicht. Ja, muss ich sagen, da fand ich dein Mineralwasser doch geiler. Ja, was machst du denn? Naja, ich bin Physiklaborant. Ich prüfe zum Beispiel eure Kreditkarten oder eure Silvesterknaller oder eure Teppiche, sowas alles prüfe ich. Rohre, was heißt denn hier eure Teppiche? Naja, ich lasse da einfach 1000 Mal so einen Plastifuß rüberlaufen hin und her und gucke, wie abgesetzt denn der Teppich ist. Ach, das ist ja nett. Ja, ne? Da laufen da bei euch Plastifüße durchs Institut. Ja, genau. Super. Oder wir schmeißen einfach mal ein Stück Plastik oder Holz in Termitenhügel und gucken, wie lange die Termiten brauchen, damit sie das Stück aufgefressen haben. Ja. Ey, sag mal, da arbeitest du doch aber echt an der Stelle, wo schön Verletzungsgefahr besteht, oder? Naja, aus so ein Arbeiten halte ich mich ja mal raus. Ich bin ja noch Azubi, also ganz vorne. Ach so. Darf ich ja noch nicht. Mann, du hast aber richtig eine erwachsene Stimme, mein lieber Azubi. Echt? Ja. Lutz, wie alt bist du denn? Ich bin 21. Na Mann, du hörst dich ja mindestens an wie 23. Mann, das ist ja echt ein Klopfer. Aber wirklich, glaubet mir, hier spricht ein Mann reiferen Alters mit dir. Mann, ja, siehst du? Hut ab. An meiner Körpergröße, dass ich so erwachsen klinge. Wieso? Weil du viel Stimme für deine Größe hast, also relativ klein bist und eine große Stimme? Nee, das ist ja eher umgekehrt. Ich bin ja 2,13 Meter groß. Das Na, ist das ja. Echt? Ehrlich? Echt? Ja. Der größte Hörer, der je bei dir angerufen hat, siehst du? Ja, wahrscheinlich. Ja, siehst du? Du, mein Lieber, das ist ja die Körperoberfläche auch viel größer als bei kleineren, oder? Ja, siehst du, da verdunstet ja, viel. Genau, deswegen wollte ich gerade hin, trink mal einen Schluck zwischendurch, genau, ja? Nicht, dass du mir hier am Telefon jetzt auf immer vertrocknest. Die Oberflächenverdunstung ist bei mir viel größer, deshalb brauche ich auch jeden Tag 4 Flaschen Diedersbacher Mineralwasser. 4 Flaschen, echt? Ja, man soll ja jeden Tag 4 Liter trinken. Doch. Wer? Na, jeder Mensch soll jeden Tag 4 Liter trinken, das sagt doch nun jeder Arzt, Mensch. Aber du bist doch ein Großer, du müsstest doch viel mehr trinken. Wir haben ja gerade darüber versprochen. Ja, erstens lebst du in einer überheizten Wohnung. Ja, noch ein bisschen was anderes, da soll es ja auch so was wie Bier geben und so was alles. Mhm, trinkst du auch? Ja, doch. Ja. Ja. Gut, jetzt wollen wir doch mal irgendwie, Das Thema war doch Narben und Genau. Ich würde ja langsam mal drauf zu sprechen kommen, ja? Langsam bekomme ich ja an meinem Mund hier auch schon Narben hier immer von diesen scharfen Kronkorken hier von diesen Flaschen. Manchmal vergesse ich nämlich, bevor ich die... Oh, jetzt sag nicht, dass du die Dinger mit Zähnen aufmachst. Was? Machst du das auch so mit Zähnen auf? Nee, das ist ja hier so ein Schraubverschluss, der geht ja... Schon. Ja. Gut. Ah, hast du gehört? Ja? Eben mit so, jetzt, wie ist denn jetzt mit deinem Körper und dem Leben? Und dem die Stelle, wo sie zusammengestoßen sind? Was, wer ist wo zusammengestoßen? Das Leben? Das Leben ist mit wem zusammengestoßen? Mit deinem Körper. Das Leben ist mit meinem Körper zusammengestoßen. Ja, und zurückgeblieben ist eine Narbe. Ja, genau. Wo denn? Ich habe hier in der Oberlippe eine tolle Narbe. Und zwar bin ich da mal als kleiner Bibel. Kennst du ja noch im Osten die coolen Klappräder, ne? Ja. Ja, siehst du, und da hatte ich mir so ganz cool so eine große Fahrtklinge angebaut, aber dummerweise mit dem Drücker so nach oben, ne? Und ich fahr so ganz cool über so eine Westbierbüchse rüber, die auf der Straße lang, und... Wie, wo kam die denn her? Das weiß ich auch nicht, die lag da irgendwo vom Krankenhaus Friedrichshain rum. Na, auf jeden Fall überschlage ich mich und hau mir die tolle, coole Klinge genau in meine Oberlippe rein. Naja, und da konnte man auf einmal durch meine Oberlippe durchgucken. Naja, mein Papi hat mich dann nur ins Krankenhaus geschleift, musste genäht werden. Naja, und seitdem ist da eine tolle Narbe. Ach, war nicht so ein Schlatz, dass das so dreieckig wurde oben deine Oberlippe, sondern war so ein, einfach so drinnen ein kleines Loch? Nein, auch nicht. Also ich laufe ja nur nicht mit einer Hasenscharte rum. Hast du die Zunge so durchgesteckt durch das Loch mal versucht? Ja, nee, glaub das. Nee, er ist aber klasse, mit geschlossenem Mund die Zunge rausstrecken. Ja, siehst du, das wäre doch mal was. Ja, hast du nicht versucht. Lassen können, das Loch, hm? Sag mal, und hat dich denn das nicht interessiert, eine Westbierbüchse? Naja, aber in dem Moment, wo ich da die Klingel in meiner Oberlippe stecken hatte, ey, ja, war mir die Büchse auch egal. Wie alt warst du da ungefähr? Also, was weiß ich, fünfte Klasse oder so. Ich überlege gerade, ob du die, sagen wir mal, damals möglicherweise so als Schatz angesehen hättest. Oh nee, ich hab mal nie so für Dosen interessiert. Nee. Manche Ossis hatten ja ihr ganzes Zimmer voller Westbierdosen. Ja, deswegen, das fand ich auch eines der faszinierendsten kulturellen Phänomene im Osten. Eine Schrankwand, die dekoriert war mit leeren Westbierbüchsen. Ja. Das fand ich irgendwie prima. So war ich nicht. Nee? Nee. Da dachte ich doch, Mensch, die Leute haben Sinn für Schönheit. Nee. Und ich nehme an, dass das wahrscheinlich eine Tradition ist, die heute voll ausgestorben ist. Oder kennst du noch so Schrankwände, wo leere so Büchsen drinne stehen? Nee, wa? Also so eine Trolle kenne ich, ehrlich gesagt. Ach, das ist aber auch schade, wa? Da stirbt eine Kultur aus, ohne dass irgendwelche Reste bleiben. Die Kultur ist es doch nur echt nicht schade, oder? Kultur ist Kultur. Kultur ist jeder zweite Herzschlag unseres Lebens. Ja, und ja. Ey, nun stell dir mal vor, mein lieber Lutz, wenn wir nicht mehr sein werden, dann wird keiner mehr von leeren Bierbüchsen auf Schrankwänden künden können. Mensch, da siehst du, da hast dann du ist das auch alles weg. Macht dich das nicht nachdenklich? Ja. Oder wird doch keiner mehr von Fahrradklingeln, die in Oberlippen stecken? Doch, das wird noch immer hin und wieder vorkommen. Echt, ja? Ja, und das wird vielleicht auch seinen Niederschlag in der Literatur oder in lustigen Filmen finden. Ja, aber sagen wir mal, leere Bierbüchsen, die Schrankwände dekorieren. Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Was leben wir in schnellen, stürmischen Zeiten, oder? Ja, könnte man echt mal ein Bildband drüber rausbringen. Lutz, das ist vielleicht eine Erfahrung, die du deinen Enkeln weitergeben solltest. Westbierdosen in Ostschrankwänden. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich bin der Lutze, ja, der Physiklaborant. Ich grüße alle, die im Sommer 94 mit mir Abi gemacht haben. Dann grüße ich noch die Ina, der... Oh, sag mal, jetzt wirst du aber so aufgeregt. Das ist aber nicht schön. Jetzt müssen wir doch mal ganz lang... Weißt du zufällig, was ein Brief nach Dänemark kostet? Hallo? Nee, weiß ich nicht. Na, ich muss den aber heute noch abschicken. Ich weiß nicht, wie viel Briefmarken ich darauf. Ah, dann mach 3 Mark drauf und dann ist okay. Meinst du 3 Mark? Ja, klar. Ja. Die sind total kulant bei der Post. Und Ina nimmt mir das auch nicht übel, wenn ich da eine Mark zu viel raufgeklebt habe. Nehmen sie dir nicht übel. Naja. Oder schreib ruf, Empfänger zahlt. Aber das ist natürlich auch schwierig. Ich müsste in Dänisch rufschreiben, wa? Ja, dann mach das doch lieber mit den 3 Mark und dann ist okay, ja? Gut. Tschüss, Lutz. Nicht normal, ey. Immer reich. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin Sven. Tag, Sven. Ja. So, wie alt bist denn du? Ich bin 15. Oh, Sven, ist ein schwieriges Alter. Ja, ich wollte mal den Vorgänger kritisieren, der hat gelogen. Wieso? Erstens soll man nur 2 Liter am Tag trinken und nicht 4 Liter. Bist du 2,13? Was? Nee, ich bin nicht 2,13. Na, siehste? Dann rede jetzt hier nicht über Menschen, die 2,13 sind. Ja, Wie groß bist denn du? Oh Gott, 1,76. Ey, mein Lieber, da hast du aber gewaltig hochzukicken bis 2,13. Das sind knappe 40 Zentimeter Unterschied. Naja. Weißt du, wie viel 40 Zentimeter sind? Ja, kann ich mir gerade so Und welchen Effekt das jetzt auf die Summe, also auf die Körperoberfläche haben könnte? Ja, das ist natürlich eine Menge. Ja? Wisst ihr, da kommt schnell ein Quadratmeter zusammen. Ja, und dann noch was? Natrium ist eigentlich auch nicht mal so schädlich für den Körper, denn knapp 100 Gramm. Unser Körper besteht aus Natrium. Und ein Brief nach Dänemark kostet eine Mark. Ein Brief nach Dänemark kostet eine Mark? Ja, das ist EU-Ausland. Mein Lieber, du bist aber volle Pulle auf der Höhe der Zeit, oder? Ja, kann man so nennen. 15 Jahre, weißt du, wie viel man trinkt? Trinkst du denn noch Alkohol zum Beispiel? Weißt du auch, wie viel man da trinken darf? Mann, das sind aber Fragen hier, was? Ja, am nächsten Morgen hat man mal vergessen, wie viel man trinken darf. Ja. Sag mal, mit den Narben ist ja wahrscheinlich jetzt noch nicht so üppig her bei dir. Bist du dir denn irgendwie klar, in welcher Lebensphase du jetzt gerade auch lebst? Was meinst du jetzt mit Lebensphase? Pubertät? Naja, sagen wir mal, ja, kann man so nennen. War, ist doch schwierig, oder? Naja, geht so. Hast du dir da überhaupt schon mal Gedanken gemacht oder dich, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen belesen, was das so ist, welche Effekte das hat? Nö. Pubertät, was da alles so passiert? Nö, ich lese lieber was anderes. Im Körper, was liest du so? Ja, was lese ich? Viel. Also zurzeit lese ich immer PM. Wer ist ein PM? Ja, so eine Art wissenschaftliche Zeitung. Da steht doch drin mit dem Natrium. Ah ja. Und jeden zu empfehlen. Kostet 6 Mark. Ja? Kommt und, hast, Monat. Und so eine, sagen wir mal, so eine, wie heißt das, Herrentoilettenautomatenpäckchen? Hast du die auch schon mal da gelesen? Ja. Gibt es da auch Hinweise in PM? Bestimmt, ja. Und hast du jetzt, sagen wir mal, auch eine welterschütternde Erkenntnis dazu zu verbreiten? Was Kondom. Ja, naja, also wenn, pass mal, wenn du jetzt Mineralwasser abgedeckt hast, die EU-Post nach Dänemark, was war das andere? Oh Gott, da hat jetzt Achmed Natrium? Ja. Ja. Dann ist doch von dir eigentlich jetzt auch noch ein cooler Spruch, cooler wissenschaftlich fundierter Spruch zu Kondomen zu erwarten. Oh, zu Kondomen, ne? Sollte man nehmen, wa? Sollte man nehmen. Naja, das ist doch ein Spruch. Ja. So. Dann danke ich dir wirklich sehr für deinen Anruf. Ich dachte, ich kann jetzt noch ein bisschen über Narben reden. Du hast noch eine Narbengeschichte? Ja, ich hab eine dicke, fette Narbe am rechten Arm. Ja. 7 Zentimeter lang. Sag mal, aber das wird doch jetzt wahrscheinlich einfach so eher eine Unfallgeschichte. Oder wird das eine Begegnung zwischen dem Leben, wie draußen tobt und manchmal feindlich ist, und deinem Körper? Ich bin gerade im Radio, Fadi. Wie? Ja, ich krieg gerade mit meinem Vater. Der ist gerade reingekommen. Ach so. Wie heißt denn dein Vater mit Vornamen? Mein Vater heißt Achim. Joachim. Achim. Soni ist im Radio. Ja, hört er das jetzt? Ja, hat er gehört. Aber hat er totalen Schreck gekriegt, oder? Ja, guckt ziemlich verdutzt. Gott, was hab ich für einen berühmten Sohn. Ja, jetzt kommt meine Mutter auch noch hin. Ja, die will ein Autogramm haben, nehme ich an. Ach, die kennt dich ja nicht. Naja, nee, von dir, dich kennst du doch. Du bist im Radio. Ja, ich bin im Radio jetzt. Ja, jetzt sagst du gerade Tatsache. Ja, vielleicht erste Mal, also dreimal durchgewählt. Ja. Zweimal besetzt und dann beim dritten Mal gleich drin. Du sag mal, gibt's nicht vielleicht ein paar Sachen, die du deinen Eltern schon immer mal sagen wolltest und die vielleicht dadurch, dass sie dann deine Stimme aus dem Radio hören, einfach irgendwie stärker, härter, überzeugender kommen könnten? Nö, eigentlich nicht. Nee, nischt? Nö, eigentlich erzähle ich meinen Eltern viel, ja. So. Na nee, aber ich meine jetzt irgendwie so eine Mahnung oder eine Weisheit oder einen, also kein Gruß, aber vielleicht, vielen Dank, liebe Mutti, lieber Vati, dafür, dass ihr mich gemacht habt. Oder irgend sowas. Das hab ich schon mal gesagt, ja, so im Prinzip. Das hast du im Prinzip gesagt oder schon mal so richtig direkt? Ja, so in der Art. Was heißt denn so in der Art? Tja, der ja so vom Sinn her. Vom Sinn her? Willst du dann jetzt noch mal ganz direkt die aus dem Radio in die Ohren deiner Eltern sagen? Nö. Nee, nee, jetzt sind sie gerade rausgerannt, jetzt hören sie nicht. Die hören kein Fritz, die hören eher diese altmodischen Sender. Was brüllt denn deine Mutter da hinten im Hintergrund rum? Ja. Die brüllt hier immer rum. Brüllt die immer so rum, echt? Ja. Oh. Jetzt na gut. Mich. Jetzt weg, ja, Honie. Echt? Ja. Ach, vielleicht kann man da mal zuhören. Laufen denn bei euch, sagen wir mal so, Familienauseinandersetzungen, laufen die richtig schön mit laut und fliegendem Porzellan und so ab? Nee, eher ruhig. Ja. Ach, das ist natürlich blöd. Also ich meine, ruhig ist ja an sich ganz schön, ist aber nicht so radiophon, ne? Naja, ist ein bisschen problematischer. Ja, ob du denn vielleicht deine Eltern dazu überreden könntest, jetzt, sagen wir mal, eine schöne, radiowirksame Auseinandersetzung mit dir zu führen? Nee. Wieso denn nicht? Schüttelt den Kopf, meine Mutter. Und mein Vater hat jetzt erstmal aus Protest den Fernseher angeschaltet. Ach, wieso denn ditte? Ja, ich denk mal, weil er jetzt Fernsehen gucken will. Oh, den scheißen wir an. Jetzt sag mal, welchen Sender er kickt. Vati, du guckst OAB, wa? Er guckt OAB. Ah, dann kann ich ihn ja nicht anscheißen. Ach nee, jetzt hat er OAB. Da ist er doch wohl jetzt bei Sat1 gelandet, der feine Herr Vater, hm? Nee, der war gerade. Ja? Jetzt ist er bei 1A. Sag ich mir. Oh. Echt? Wie lange ist er da schon? Wie lange bleibt er da noch? Ja, jetzt ist er bei Eurosport, da kommt gerade Fußball. Glück, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, schönen Gruß von deiner Mutter. Ja, ey, dein Vater ist aber echt ein unruhiger Geist, oder? Ja, naja, der sucht immer was ihm gefällt. Bloß. Und was gefällt ihm so? Och Gottchen, was gefällt ihm? Ja, so. Er guckt ganz gerne so altmodische Theater da, so Unsorgtheater und so ein Schnee alles. Unsorgtheater. Hm? Red nicht weiter. Du bist echt cool. Ja. Cool. Ey, du bist aber auch voll cool, ey. Echt. Ja, ey, cool. Es wirklich, rufen selten so coole an wie du jetzt. Ey, danke. Ja? Ich glaube, ich sag dir draußen, die Außentemperatur, die fällt in dieser Nacht nur auf 20 Grad einfach, weil wir beide hier so cool sind. Ja, das könnte man. Ja, und das aber eben voll über den Äther. Das kann ja am Wetter nicht vor spurlos vorbei gehen. Was dir gefallen ist, du bist diese Woche viel besser gelaunt als vor 2 Wochen. Letzte Woche warst du ja nie da, wa? Letzte Woche war ich da, doch. Ach nee, am Sonntag war es nicht da. Am Sonntag pass mal auf, ob ich hier gute Laune bin oder schlechte Laune bin. Finde ich aber cool. Also, das fällt. Kommt irgendwie cool rüber, wa? Ja. Ja, super. Wolltest du deine Narbengeschichte noch erzählen? Ja, das ist. Die Narbe hat mich gezeichnet für das Leben, ja. Na, das haben Narben ja so an sich, oder? Ja, also. Ja, erstmal die Narbe am Arm da. Da wollte ich so vom Sport zum Essen rennen. Das war ja früher im Osten, hat man sich neu gefreut aufs Schulessen. Das mal schmeckt, was man ja heute nicht mehr behaupten kann. Wieso? Weil es bei euch jetzt immer so chinesische Gemüsepfanne gibt und nee, so? Nee, das wäre schön. Nee, tippt eher Gummiadler und so weiter. Ach ja? Ja, naja, wer isst schon noch? Wer isst schon noch? Ja, wer hat noch die Stirn in diesen grausamen Zeiten überhaupt zu essen? Nee, in der Schule meine ich jetzt. Ach so, in der Schule. Diese furchtbare Schulenessen. Ja, gut. Ja. Und so eine Milchschnitte gibt dir deine Mutti nicht mal mit? Nee, wir kennen wir noch gerade Stullenpaket mit. Ey, aber die jute bundesdeutsche Mutti, die gibt ihren Kindern Milchschnitte mit. Das macht sie selten, aber seit die Mutter von meinem Freund rausgefunden hat, dass sie ziemlich giftig ist, also nicht mehr. Deine Mutti? Nee, die Mutter von meinem Freund. Die ist ziemlich giftig? Nee, die hat rausgefunden, dass Milchschnitte ziemlich giftig ist. Und darum kriegt dein Freund jetzt keine mehr? Nee, darum, ja, der auch nicht. Und darum kriegst du auch keine mehr? Nee. Na trotzdem, ey, das wäre doch mal jetzt Gelegenheit, über Radio deiner Mutti zuzuwerfen, dass sie offensichtlich keine gute bundesdeutsche Mutti ist. Nee, mir schmeckt doch Milchschnitte überhaupt nicht. Na und, darum geht's ja nicht. Man kann Milchschnitte wegschmeißen und man kann irgendwie alte Leberwurststullen wegschmeißen. Was dann in der Hofpause über den Zaun geworfen wird, ist egal. Richtig, und darum soll ja deine Mutti verdammt nochmal Milchschnitte mitgeben. Oh. Wie es sich gehört, wie man es im Fernsehen so sieht. Ach so, naja, wieso? Ja? Im Fernsehen vielleicht kannst du deinen Vater dafür gewinnen. Ach, dass er Milchschnitte kauft. Ja, also ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt nicht Willy Milovic, der die Milchschnitte mitkriegt, aber das wird schon oft im Fernsehen gerade gezeigt, wie man sich verhalten soll als bundesdeutsche Mutti. Sag mal, dein Typ da vorhin, der hatte doch so eine Frage mit Dänemark. Kann ich ohne Frage stellen? Aber nicht mir. Naja, dir, also sozusagen deiner Hörerschaft. Ja. Wenn ich jetzt nach Potsdam telefoniere, ist das nur noch City-Tarif oder ist das schon der weitere Tarif? Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist echt. Nehmen wir mal an, du müsstest bloß noch sagen, von wo du anrufst. Naja, ich rufe aus Friedrichshain an. Nicht schlecht. Ja. Lass mich raten, der berühmte Berliner Stadtbezirk? Ja. Ja, gut, ich hab was gewonnen. Wie? Der kleinste. Echt ist der kleinste? Ja, aber der mit der größten Bevölkerungsdichte. Dafür ist er nicht unbekannt, wa? Ja. Gut, dann danke ich dir jetzt sehr. Du bist im Osten zum Essen gerannt, hingeflogen und hast dir eine lange Narbe am Ellbogen geholt. Nee, ich wollte eine Tür aufhalten und die kam mir so entgegen geschwenkt und dann wollte ich so die Tür aufhalten und bin quer durchs Glas durch. Ah, super. Ja. Da kenne ich auch jemanden, der voll durchs Glas ist. Gut, danke dir für deinen Anruf. Okay. Ja, und würde ich jetzt noch auf die Gefahr... Kann ich mal grüßen? Bitte. Nee, bitte nicht. Bitte, ey, bitte, komm, bitte. Sei mannhaft. Versuch dich mal wie ein Erwachsener zu benehmen. Ja, nee, komm, nicht grüßen. Nee. Mutti und Vati darfst du grüßen. Ich habe eine Frage noch. Warum ist Ken Jebsen nicht mehr morgens beim Frühstücksradio da? Oh, das frag mich nicht. Ach, weißt du auch nicht. Da sehe ich auch nicht durch. Das ist fast so kompliziert, wie was eine Briefmarke nach... einen Brief nach Dänemark kostet. So. Gut. Okay. Du bist mannhaft, du grüßt nicht. Ich danke dir sehr dafür. Im Grunde bist du aus dem Größten. Er wäre fast aus dem Gröbsten raus gewesen. Lieber junger Mensch, hör weiterhin zu. Hier wird dir jetzt Helge Schneider die Schwierigkeiten der Lebensphase, in der du lebst, aufs Plastischste darstellen. Das Schlimmste im Leben ist, im Leben des Menschen ist die Pubertät. Da ist eine ganz schlimme Zeit, in der in der Familie Diskrepanzen gibt. Oma, Opa, Enkel, Urenkel, Tante, Mutter, Vater, Eltern, Söhne, Kinder, Töchter, Verwandte, alle sind da dran dabei, beteiligt. Als Beispiel, ein 14-jähriges Mädchen möchte mehr Taschengeld. Mit einer Mark im Monat, so wie sie vorgibt, kommt sie angeblich nicht mehr aus. Ganz klar, der Haussegen hängt schief. Oder ein 14-jähriges Mädchen kommt total verschmiert nach Hause, weil es mit seinem Freund unterwegs war, mit dem Moped. Selbstverständlich, dass der Vater seine eigene Tochter brutal krankenhausreif, zusammen schlecht und auch mehr als verständlich. Oder ein Junge wird von seiner Mutter erwischt mit einer riesen Latte im Badezimmer. Ganz klar, dieser Junge gehört ins Heim, sogar ins Lattenheim, wenn nicht sogar nach Bodensee in ein Falldorf, wo ihm die Latte ordentlich vergällt wird. Es gibt aber schlimmere Sachen, zum Beispiel Wachstum. Alle Menschen wollen wachsen immer, hoch hinaus, und dann geht der liebe Gott hin und sagt, nein, du wächst nur nach unten und nur nach links und rechts. Oder ein anderer Mensch will gerne dick sein. Da sagt der liebe Gott, nein, du wärst ganz, ganz, ganz dünn und super lang. So kommt es, dass, sagen wir mal, eine 2,40 Meter große Frau einen nur 47 Zentimeter großen Mann heiraten will. Und die Eltern sind aber dagegen. Das sieht nicht aus beim Einkaufen gehen. Sie schiebt den Wagen, er sitzt oben drin. Und wenn er den Wagen schiebt, dann braucht sie nicht mitzugehen. Weil das wäre für sie sehr, sehr peinlich. Also, dass sie ihn dann kennt. Mädchen bekommen Hauttaschen am Hals, die sich mit den Jahren mit Speck füllen. Und Jungs bekommen einen fiesen, sag ich jetzt mal so, labbrigen, von vornherein unansehnlichen, mit einer hässlichen Zierleiste versehenen, haarigen, mit gekrüllten, mit abgeknickten Haaren versehenen, mit vereinzelt gesäten Haaren versehenen, faltigen alten Dauersack. Mit Eier drin und Sacksuppe. Wohin damit? Wohin damit? Immer sitzt man da drauf. Sitzt man auf einem Barhocker, will sich seiner Freundin, sagen wir mal so, ein bisschen unterhalten. Zigarette, ganz cool. Zack, sitzt man auf dem Ding. Und das tut weh und das tut höllisch weh, als hätte eine Ratte da reingebissen. Oder sogar ein Salamander. Ich habe auch mit El Jarro darüber gesprochen. Und wir sind einer Meinung. Bis man sich an diesen Zustand gewöhnt hat, vergehen manchmal 40, 50 Jahre, Peter. Da muss er auch schon ab. Aber es gibt noch etwas viel Schlimmeres. Es gibt Hautunreinheiten, Akne. Die schlimmsten Akneformen kann ich kurz mal aufzählen. Akne vulgaris, Komedonakne, Akne, Akne, Akne, Akne, Akne. Akne Fungi, Akne Stracciatella, Akne Salami, Akne Tonno, Akne Kochschinken, Akne Quadro Stationi, Akne Chef, Akne Kotze. Und die schlimmste Akne der Welt ist die Aktentaschenakne. Große Pusteln, so groß wie Aktentaschen. Wenn ein Jugendlicher diese schlimme Form von Akne hat, ist er immer traurig und geht im Halbdunkeln, im Nieselregen, mit hochgeschlagenem Kragen am Mantel, im Rinnstein spazieren, wenn alle anderen Menschen Abendessen, und scheuert sich die Achseln am Rinnstein wund, am Bürgersteig auf. Da kommen zwei Ratten auf der anderen Seite entgegen, sagt die eine zur anderen, nee, komm, dann lass uns da nicht hingehen. Guck mal, der hat die Akten, Akten. Wenn dieser Jugendliche nach Hause kommt, da kann er sich vor den Spiegel stellen und seine Pickel ausdrücken, kann seiner ganzen Familie ein leckeres Süppchen davon kochen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 74 81 110. So, dann können wir jetzt irgendwie schön weiter telefonieren. Ihr fragt, sind immer noch Narbengeschichten. Guten Abend, wer bist denn du da? Hallo? Hier. Wer bist du? Hier ist Michael. Tag, Michael. Ja, gut, na, erstmal wollte ich sagen, wer da gespielt hatte. Und zwar war das PJ Harvey gewesen, meiner Meinung nach. Super, astrein. Ein junger Mensch, der PJ Harvey kennt. Ey, ich bin stolz auf dich, Michael. Ja, aber wie hieß denn eigentlich nochmal die CD, die du mal vorgestellt hast von der? Welche? Ich spiele ja immer alle CDs durch. Wie die neue heißt, wie heißt denn die neue? Ich weiß immer nicht, wie die CDs heißen. To Bring You My Love. Richtig. Und das war jetzt eben die Four-Track-Demos. Wie bitte? Four-Track-Demos heißen die. Die ist erschienen nach ihrer zweiten und ihre zweite hieß irgendwie Rid of Me, glaube ich. Aha. Ja, und das sind so diese Vierspur-Versionen, die sie da irgendwie so zu Hause gemacht hatte. Total prima, sehr raffe Platte irgendwie. Na, ist ja nicht schlecht. Wie alt bist du, Michael? 18. Ich bewundere dich. Ja? Ja. Wieso? Weil du gleich wusstest, dass es PJ Harvey ist. Vorhin hat er Galenza als letzten, hat er Nick Cave gespielt im Duett mit PJ Harvey und ich hab's ihn nicht erkannt. Wann da? Wie? Welchen Lied? Das war der letzte Song vor Beginn dieser Sendung hier, der hier lief. Den habe ich nie gehört. Ah ja, hättest du mal gehört. Nein, weil ich mal jetzt. Weil ich da gewesen. Ach so. Und jetzt hast du dich, seit wann bist du denn da? Damit wir jetzt mal rekonstruieren können, welchen Teil der Sendung du überhaupt verfolgt hast, worauf ich jetzt hier wissen selbstbezüglich wieder Rückbezug nehmen kann, wenn ich mich mit dir unter... Das Thema habe ich noch mitgekriegt. Das Thema hast du noch mitgekriegt? Das habe ich noch gehört, das eine habe ich. Ah ja, ach das stimmt, das lief ja relativ früh. Jetzt hat ja eben der Lutz angerufen. Nee, nicht der Lutz, sondern jemand anders, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und der hat eben noch eine Frage gestellt. Von was rufst du an? Ich aus Selo. Aus Selo. Ah, dann weißt du natürlich nicht den Tarif jetzt von Berlin nach Potsdam, oder? Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Weißt du den Tarif von Selo nach Babelsberg hier? Nein. Reicht doch besser so. Ja, das macht einen, das deprimiert einen so, wa? Es gibt ja nichts Schlimmeres als einen Gebührenzähler am Telefon, oder? Nein, haben wir Gott sei Dank nicht. Ja, man wiegt doch jetzt gleich seine Emotionen und die Kommunikation immer gleich gegen die ablaufenden Gebühren ab und sagt, Mensch, ob mir dieses Gespräch jetzt hier wirklich 2 Mark und 24 Pfennig wert sein sollte, das bezweifle ich ja doch. Na ja, zu reden mit dir ist doch ganz interessant. Ja, das stimmt. Meinst du, da, wie viel wäre dir denn jetzt so ein Gespräch hier wert? Wie weit dürfte der Gebührenzähler da laufen? Na ja, 60 sagen. Kommt an, was rauskommt. Ach so, kommt jetzt auch drauf an, wie das Gespräch selbst verläuft. Genau. Ja, andererseits zahlen ja die Gebühren deiner Eltern, nehme ich mal an. Ja, davon haben wir abgesehen, ja. Also, naja, davon wollen wir mal nicht absehen. Also deinen Eltern wird es sicher schwerer fallen, davon abzusehen als dir. Und mir bietet es natürlich meine öffentlich-rechtliche Rundfunkmoderatorenverantwortlichkeit, davon nicht so von vornherein abzusehen. Naja, solange telefoniere ich auch wieder nicht. Im Interesse deiner Eltern, das wollen wir noch sehen. Soll ich dich hier auf eine Stunde hochtun? Nee, muss ja nicht sein. Nee. Hey, jetzt bist du uns viel näher dran, ist schön. Naja, ich habe hier Lautsprecher, also so Fernsprecher. Ih, ist gruselig, das darf man nicht machen, das ist echt unhöflich. Okay, Entschuldigung. Das ist wie wenn man mit Leuten redet und ihnen nicht in die Augen schaut. Hast du recht. Aber Micha, jetzt schaust du mir in die Augen. Ja, klar. Bildlich gesprochen. Genau. Ja, Micha. Soll ich noch was zum Thema sagen? Ja, wäre nett. Also, ich habe auch eine Narbe, die mich eigentlich das ganze Leben schon kennzeichnet. Und zwar habe ich mir mein Schlüsselbein gebrochen. Und das Schlüsselbein? Was? Das ist ja weiter oben, oder? Genau. Gut. Und zwar, da ist ja gut sichtbar, die Narbe, oder? Wie? Da ist ja gut sichtbar, die Narbe. Ja, eigentlich ja. Ja, wenn man in so einer flotten Elastikbadehose jetzt im Sommer zum Beispiel am Baggersee rumsteht? Ja, da kann man gut prahlen. Funktioniert das so, ja? Na, ich hab's noch nicht ausprobiert. Na, aber du, wie lange hast du denn die Narbe schon? Naja, 10 Jahre. 10 Jahre. Jahr. Das heißt, in 10, 11 Jahre, das heißt ja auch 10, 11 Sommer, oder? Ja, so ungefähr. Das heißt ja teilweise 10, 11 richtig heiße Sommer. So ungefähr, ich kann hinkommen. Ja? Sommer, die einen möglicherweise dazu treiben, sich aufs Fahrrad zu setzen und an den nächstliegenden See zu fahren. Ja, naja, um die Narbe zu zeigen. Eine Situation, die dir nicht so fremd sein dürfte, oder? Naja. Du hast du dich ja wahrscheinlich nicht einfach immer so aufs Fahrrad gesetzt, sondern du hast ja deine Narbe, wo du hingehst und wo du rumstehst, mitgenommen. Na, so ungefähr, muss ich ja wohl. Musste ja wohl, richtig. Jetzt stehst du mal an so einem Baggersee in praller Sonne und jetzt kommt jemand vorbei und schaut dich an und mustert dich so. Fällt denn da sein Blick sofort auf deine Narbe? Na, ich hoffe nicht. Wieso nicht? Zum Annehmen wäre doch gut. Oder auch doch. Ja, ich weiß jetzt nicht, was du hoffst, Michael. Naja, das kann man, das musst du schon selber entscheiden. Das kann man unterschiedlich sehen. Für seine Hoffnungen ist es man selber verantwortlich. Kann an, wie er denkt, wenn man auf die Narbe, wenn, wie die Person denkt, die dann auf die Narbe guckt. Und welchen Geschlecht es sie ist, meinst du? Genau, das auch. Ja. Und würdest du denn hoffen, dass jetzt, sagen wir mal, junge Frauen, die vielleicht ein bisschen jünger sind als du, dass die auf deine Narbe auch gucken? Na, muss ja nicht sein. Warum nicht? Weil sie dich so entstellt? Na, entstellen tut sie mich nicht, aber ist doch so ein schöner Anblick ist auch wieder nicht. Sollen die aber auch woanders hingucken. Vielleicht, wo denn? Wo ist denn der schönste Ausblick bei dir? Wenn man jetzt hier gegenübersteht, wo sollte man hingucken? Na, vielleicht in die Augen. Na, das musst du jetzt sagen. Also ich nehme an, morgen wird dir wahrscheinlich irgendjemand gegenüberstehen und wird sich entscheiden müssen, wo er hingucken soll. Und dem wäre das jetzt vielleicht eine kleine Hilfe, wenn du ihn vorsichtig darauf hinlenken würdest, wo er hingucken soll. Und nein, nicht nur vielleicht nicht in die Augen. Wie sieht denn ein Vielleichtblick aus, wenn der dir vielleicht in die Augen blickt? Na, okay, in die Augen. Er soll dir in die Augen gucken. Und genau. Auf welche Farbe trifft er seinen Blick? Ein leuchtendes Braun. Ein leuchtendes Braun. Das geht doch nichts über braune Augen, Michael. Genau. Ja? Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. Da will ich doch hoffen. Bin ich mir ganz sicher. Ich sag dir gerade braune Augen. Okay, und was wollte ich noch fragen? Weiß ich nicht. Du hast den Narbe, weil du jetzt Schlüsselbein gebrochen hast. Und das ist schon alles vor 10 Jahren. Also ist jetzt auch nichts, was man immer, sagen wir mal, eine tragische Geschichte wäre, die vielleicht auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben, kritisieren könnte. Nein, das wäre, glaube ich, nicht. Nur, dass Medizinwesen, das erbarmungslos menschenfeindlich automatisierte technische Medizinwesen können wir hier geißeln. Mit Hilfe deiner Narbe. Ich wurde mehrmals operiert, ohne Erfolg. Warum? Die haben dein Schlüsselbein nicht gefunden, oder was? Da gefunden schon. Bloß nicht richtig ganz gemacht. Wieso nicht? Naja, das ist, sag mal so, hat dich so eine Art Überbein gebildet. Weil dann können wir jetzt schön das Medizinwesen geißeln. Andererseits können wir das gleich mit einer Vergeißelung der sogenannten verblichenen Ex-DDR verbinden, oder? Wenn das vor 10 Jahren passiert ist? Naja, da kann er auch so nichts für. Der hat sein Bestes immer getan. Aber das System? Ach nö, daran ist das System auch nicht schuld. Mann, jetzt will ich schon mal ein bisschen geißeln mit dir hier und jetzt nimmst du alles in Schutz. Die Ärzte, das System. Naja, okay. Ey, du musst doch dein Schlüsselbein vertreten, die Interessen deines Schlüsselbeines. Na, jetzt geht's ja gut. Nehmen wir mal an, du wärst ein Besserverdienender, dann müsstest du jetzt gewissermaßen wie ein FDP reden. Nun bist du nicht ein Besserverdienender, sondern ein unglücklich am Schlüsselbein Operierter. Und musst jetzt wie jemand reden, der das, jetzt habe ich mich auch weit vorgewagt, merke ich gerade. Aber warum soll ich nicht einen Rückzieher machen? Und wie muss ich reden? Weil ich habe jetzt gerade mich dafür entschieden, einen Rückzieher zu machen. Aha. Und nicht weiterzureden. Mann, Micha, mit dir ist aber auch nicht leicht. Du bist ein bisschen unentschieden. Weißt nicht, ob sie nur auf die Narbe kicken, ob das was bringt oder nicht. Weißt nicht, ob sie dir nicht vielleicht doch in die Augen schauen sollten. Naja, ist ja nicht so leicht, auf deine Fragen zu antworten. Nein, Micha, man muss entschlusskräftig sein. Man muss das Leben an den Hörnern packen wie einen Stier. Na guck mal, ich sitze hier am Telefon. Ja. Und du bombardierst mich mit Fragen. Das ist ja nicht so einfach, zu schnell zu antworten. Ja, ich sag dir, ich sitze hier am Telefon und habe den Zwang, dich mit Fragen bombardieren zu müssen. Okay, ist ja nicht so leicht, jemanden mit Fragen zu bombardieren. Na okay, sich mal was auszudenken, so nicht leicht, aber das ist ja nun mal dein Job. Ja, aber im Moment ist es ja auch dein Job, hier ordentliche Antworten zu geben, Michael. Naja, versuche ich doch. Stimmt. Ich versuche auch ordentliche Fragen zu stellen. Okay. Michael, ich glaube, wir haben hier beide unser Bestes gegeben. Okay. Dann mal tschüss. Schönen Abend noch, wa? Ja, schönen Gruß nach Selo. Okay, schönen Gruß nach Potsdam. Mit seinen Höhen. Bruder, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Ich bin die Beate. Tag, Beate. Hallo, ich habe eine ganz schicksalsträchtige Narbengeschichte. Ach. Nämlich mein Mann, der hat 3 Narben im Oberkiefer und das ist meine Schuld. Im Oberkiefer, außen oder innen drinne? Nee, innen drinne. Innen drinne? Ja. Sag, bist du Zahnärztin? Nee, überhaupt nicht. Ich habe ihm mal die Haare gewaschen und da ist er zurückgezuckt, weil ich ihm auch gleich noch die Ohren waschen wollte. Und da hat er sich irgendwie die Zähne gestoßen und jetzt musste das 3-mal operiert werden. Also so im Abstand von 5 Jahren immer. Und das ist insofern schon schicksalsträchtig, weil ich jetzt natürlich irgendwie das immer wieder gut machen möchte. Und deswegen, wie sieht das aus? Du pulst ihm immer im Mund herum? Ja, yeah, also ich tue ihm halt einen Haufen Gutes, damit er das halt vergisst. Wie lange ist denn das her? Naja, das erste, das Stoßen ist schon 15 Jahre her. Ach, und da bist du jetzt in einer schon 15-jährigen Frohn um die Narben, die ohnehin keiner sieht, die kaum mehr schmerzen, nee, immer noch wieder gut zu machen? So eine Operation ist total schrecklich. Also er hat ja natürlich gesagt, weil er ist ja auch Mann, aber wie er geguckt hat danach, konnte ich mir schon vorstellen. Und andererseits, wenn man mitten im Mund operiert wird, dann fällt einem auch extrem schwer, irgendwas zu sagen. Also insofern musst du ihm das jetzt nicht als Leistung zugute schreiben. Ich bin da nicht dabei, aber ich glaube, die nehmen da so kleine Handwerker-Sachen, so kleine Sägen und Meißel und es ist alles furchtbar schrecklich. Ey, Beate, lass dir sagen, hat er dir erzählt mit so Sägen und Meißel? Nicht mehr, der redet ja nicht mehr drüber. Ist richtig so ein Tabu jetzt bei euch in der Familie? Naja, ich versuche ihn halt aufzubauen. So, das macht unsere Ehe natürlich auch wirklich gut. Wie sieht ein Mann aus, der seit 15 Jahren ununterbrochen aufgebaut wird? Klasse. Ja? Da ist ja aber auch gefährlich, da muss man aufpassen. Da haben ja möglicherweise, fassen ja noch andere Frauen Interesse an einem so klasse, seit 15 Jahren permanent aufgebauten Mann. Ja, die haben den ja nicht einen Zahn kaputt gemacht. Ach, meinst du, dass das jetzt auch so eine Sache ist, die euch jetzt gewissermaßen so eine Art Leideserfahrung, die euch jetzt auf ewig zusammenschmiedet? Bestimmt. Und gegen Angriffe von außen immun macht? Bestimmt. Mensch. Also, wobei, wenn ich das jetzt alles so höre, da habe ich ja doch den Verdacht, dass du ihn da damals vorsätzlich mit dem Kopf ins Waschbecken reingeknallt hast, dass er sich den... Zu wenig, sonst hätte ich gewusst, dass er es nicht mag, wenn ich ihm gleichzeitig mit den Haaren die Ohren noch mitwaschen möchte. Ah ja, dann siehst du, hätte ich beinahe vergessen, wie hast du denn das gemacht? Bist du dann mit so einem fiesen Wattestäbchen da überraschenderweise in sein Ohr eingedrungen? Überraschenderweise, das Wasser war wohl ein bisschen kälter. Womit? Mit den Fingern. Ich habe ihm gerade die Haare gewaschen, da massiert man ja so die Kopfhaut und dann zack, mit dem Finger nochmal schnell da rin. Zack, mit dem Finger? Echt? Da hat er halt nicht so mit gerechnet. Und da ist er erst nach oben umgezuckt und mit der Stirn irgendwie gegen den Wasserhahn und dann nach unten und da ist er halt mit den Zähnen dann an so ein olles Waschbecken. Das war nicht mal in unserer Wohnung, das war so eine olle Wohnung da und da war nur so ein Ausguss und da ist er da halt da dran geschlagen. Redet ihr manchmal noch darüber jetzt? Oder ist das jetzt so? Ja, letztens erst, weil er letztens erst die letzte Operation hatte. Ach, der hat immer noch Operationen? Ja, ich hoffe, also das heißt, also für die Ehe könnten ja ruhig noch ein paar Operationen kommen, aber ich hoffe ja doch, dass es die letzte war. Also, Mann, ja, weil sich das immer irgendwie wieder entzündet, was weiß ich. Ist doch, aber ist das schon ein seltsamer Zusammenhang? War vor 15 Jahren ein kalter Finger im Ohr und heute operiert werden? Naja, oder heute immer noch. Heu, heu, heu, heu. Ey, es gibt echt Sachen so zwischen Himmel und Erde, da staunt man ja dann doch ein bisschen. Das ist dein gebrochenes Bein wahrscheinlich ja nicht dagegen. Manche Sachen gehen ja verflucht schnell. das war Galenza vorhin. Ja, gut, stimmt, überhaupt. Aber ich glaube, der tapft jetzt da draußen auf dem Flur rum und wenn er das hört, dass ich über seine Operation spreche, das will er nicht. Nee, warum nicht? Weil er denkt, dass er jetzt nicht mehr so ganz ein vollwertiger Mann ist mit drei Operationsnarben im Mund. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja. Oh. Tschüss, Beate. Wenn du mich noch hörst, steck dem ruhig wieder mal einen Finger ins Ohr, dem Kerl. Was will ich jetzt sagen? Ist 11:30 eine gute Zeit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden, der mir hier einen Zettel reingesteckt hat, auf dem nicht nur seine Telefonnummer, die lautet 0331 721 39 32 steht, 0331 721 39 32, sondern als Überschrift. Und da werden jetzt wahrscheinlich viele Anrufer, aber insbesondere die Anruferinnen total gespannt sein. Als Überschrift steht Sexy Answering Machine. Sexy Answering Machine. Wer die Stimme einer Sexy Answering Machine und eine kurzgefasste Narbengeschichte, Anekdote zum Besten geben will, die auf Band aufgezeichnet wird und dann möglicherweise am Beginn der nächsten Sendung zu hören sein will, der sollte die Nummer 0331, das ist die Vorwahl von Potsdam, 721 39 32 wählen. 721 39 32 in Erwartung einer Sexy Answering Machine. Hi, wer bist denn du? Hallo! Ja, hier ist Uwe. Tag, Uwe. Tagchen. Mann, Uwe, mir fällt ja gerade ein, ich habe hier eine prima Musik für Beate noch. Und ihren Mann, wollen wir uns die gemeinsam anhören? Können wir machen. Ja, dann zieh hier einfach ein bisschen deinen Regler runter, dann hören wir uns schick die Musik an und dann telefonieren wir. Und du hast ja noch ein bisschen Zeit nachzudenken, was nicht unbedingt das Schlechteste ist. Mhm. Wenn wir gemeinsam hier den Anspruch haben, aus dieser Sendung wieder eine extrem reflexive zu machen. Ich habe die Stimme ein bisschen oben gelassen, dass du die Gelegenheit hast zu sagen, ja, das wollen wir oder ja, so sollst. Ich dachte, jetzt kommt die Musik. Nee, so soll es denn sein. Dann sag dir, wiederhole ich nochmal die letzten Worte zu machen. Ja, also dann viel Spaß bei der Musik, ne? Daniel Johnson für Beate. Bright. And notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. So, dann können wir jetzt hier los telefonieren. Hallo. Hallo. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Hier ist Uwe. Uwe. Jo. Uwe, wollen wir jetzt nochmal gemeinsam richtig wie anklagende, sagen wir mal revolutionäre Volksmassen hier die Nummer von der halbautomatischen, des halbautomatischen Anrufbeantworters skandieren? Wobei skandieren ist ja schwer, mache ich vielleicht doch alleine. Hast du die im Kopf? Nee. Nee. 0331 für Potsdam, 721 39 32, da ist jedenfalls, wenn man meinen Zettel hier trauen kann, eine very sexy Answering-Maschine versprochen. Überprüfen muss man es schon selber. Ich kenne den Kerl, ich sehe ihn des Öfteren und werde mich hinsichtlich, seiner sexy Answering-Maschinen-Qualitäten hier zurückhalten. So, Uwe, wie sieht's bei dir aus mit der Narbe? Ja, also ich, die sieht man recht gut so. Also ich habe die am Hals, ne? Ja. Aha. So direkt, also unterm Gesicht so. Ja, weil du sagst es jetzt aber mit so einem Tonfall, dass man doch annehmen kann, dass dir die Narbe dein Leben schwer macht. Ach zu Gott, nee, das war vielleicht liegt das. Also die Musik eben war so ein bisschen, die hat macht einen ja so nachdenklich. Es war so, klang so nach traurigen Beatles oder so, ich weiß nicht. Stimmt, ey, du bist aber echt ein guter Rater. Daniel Johnson ist ein großer Beatles-Fan. Ja, das klang so ein bisschen. Und ist auch eher eine traurige Figur. Nö, aber eigentlich, also so wild ist sie eigentlich auch nicht, die Narbe. Aber man, wie kriegt man denn so eine Narbe am Hals? Über den Schlips oder unterm Schlips? Also jetzt die Höhe der Narbe. Ja, so richtig Mitte, so in der Mitte, so wie dieses Frankenstein-Monster, also, eben bloß vorne so ein Stück, ne? Nicht ringsrum. So. Ja, also vorne ein bisschen Frankenstein-mäßig so. Ja. Ja? Das heißt, wenn man ein Hemd hätte und wollte, dass die Narbe nicht, dass man die nicht zu sehen wäre, dann müsste man den Kragen schon so hochziehen, dass es irgendwie doof aussieht. Und, ja, die Rollkragen ist ja ganz einfach, da sieht man ja cool drin aus. Aber beim Hemd, ein Hemdkragen würde es nicht ohne weiteres verdecken von vornherein. Würde es nicht, nee. Nee, also es würde affig aussehen, wenn man es mit dem Hemdkragen verdecken wollte. Würde etwas steif aussehen, ja. Würde steif aussehen. Gut. Also dann würde ich dir jetzt, Uwe, würde ich dir an der Stelle den Tipp geben, jedenfalls zumindest wenn du Hemden anhast, steh zu deiner Narbe und versuch dir nicht mit dem Hemdkram zu verdecken, weil das würde total affig aussehen. Wenn du, als die recht frisch war. Gute, das war jetzt eben eine Stelle, wo man sich hätte bedanken können für den guten Ratschlag, den ich wieder mal selbstlos hier gegeben habe. Stimmt, ja. Ja, und das war jetzt eben eine Stelle, wo man den versäumten Dank von eben hätte nachholen können. Danke. Naja, siehst du, geht doch. Ja, denn sonst wäre nämlich jetzt genau die Stelle gewesen. Wie kriegt man denn so eine Narbe am Hals? Ja, ich habe immer so eine Halsfistel gehabt, das ist so ein, wie so eine Wächs, wie so ein großer Pickel, so, und dann haben sie da so viermal in Abständen von anderthalb Jahren immer so dran rumoperiert und dann so, naja, und dann bleibt da halt irgendwann so eine Narbe über, ne? Ach, das ist ja blöde. 4 Jahre operiert und dann aber nicht mal eine Frau, die sich schuldig fühlen würde und einen über 4 Jahre lang hinaufbaut, oder? Naja, nee, das war also im Kindesalter, um Gottes Willen. Also, ach so. Da hat meine Mutter mich dann aufgebaut. Das war ja die Frau, die mich aufgebaut hat, ja. Ah ja. Aber der bist du dann noch dankbar dafür. Ja. Das ist okay. Das sollen Muttis ja auch machen. Ich wollte jetzt fragen, ob du jetzt vielleicht irgendwie manchmal mit Hilfe deiner Narbe auch versuchst, so Vorteile zu nehmen im alltäglichen Leben? Ja, ich denke mal zum Beispiel nach der 4. Operation war, also der große Vorteil, den ich da hatte, war, dass ich war so beim Leistungsschwimmen, ne, so 5-mal in der Woche so Training. Ne? Oh. Und denn wenn man da so eine Ausfälle hat, ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, aber wenn man da so ein paar Wochen so nicht mitschwimmt, ja, dann bist du völlig raus. Und da wollte ich den nicht mehr mitmachen und dann hat meine Mutter gesagt, du brauchst dich auch nicht mehr. Und heute bin ich da eigentlich ganz froh darüber, weil ich finde das eigentlich nicht mehr so toll, so Leistungsschwimmen und Schwimmen. Aber so sagen wir mal, so starke, coole, männliche Schultern sind schon noch geblieben vom Schwimmen. Das stimmt. Das ist nicht schlecht, oder? Ja. Und welche Rolle spielt denn so eine, wenn man so eine Narbe, die man immer relativ leicht sehen kann, welche Rolle spielt denn so eine alltäglichen Kommunikation? Naja, wird man da oft nachgefragt zum Beispiel? Ja, naja, wenn die Leute einen ein bisschen mehr kennen, so, ne? Wenn sie einen so nicht kennen, eigentlich nicht. Hm. Aber wenn man sich so ein bisschen besser kennt, dann kommt schon mal so eine Frage, so, sag mal, was heißt denn am Hals? Oder? Ja. Und es ist okay, oder? Jo, ist nicht schön. Ja. Aber ist nicht, jetzt. Also, dieser Vergleich mit dem Frankenstein-Monster war vielleicht etwas hinkend, also so extrem sieht sie nicht aus, ne? So wie, weiß ich, mit einem Stift jetzt. Alter, lass ruhig bei dem Frankenstein, ist ja jetzt hier Radio, da in Radio ist ja so im Grunde dunkel, Augen zu und da entstehen so die Bilder im Kopf. Ja, ja. Und wenn du dann so sagst, Frankenstein, dann entstehen schon schöne Bilder. Ja? Und dann macht der Radio auch wieder Spaß. Wenn du die jetzt wieder zurücknimmst, dann wäre das auch ein bisschen schade. Also wir sollten jetzt irgendwie diesen Radioeffekt können wir ja schon irgendwie nutzen. Mhm. Mit so ein bisschen hochblasen. Also im Grunde ein Schwimmer, breite Schultern, ein gut aussehender Mann, dichtet, voliert, blondes Haar. Langes Haar und aber vorne wie Frankenstein mit offenem Hemd, eine Narbe. Ah. Ey, da hat man jetzt ein Bild vor Augen, sagt ihr. Da passiert jetzt, da explodiert es in den Köpfen von vielen Zuschauern. Mhm. Und vielleicht sogar Zuschauerinnen. Tja. Ja, spielt denn, sagen wir mal, so eine Narbe im Bezug zum anderen Geschlecht eine Rolle? Ja, aber da bin ich vielleicht nicht so der Richtige. Man könnte ja so versuchen, die Frauen damit zu beeindrucken. Ja, vielleicht irgendwelche tollen Geschichten erfinden oder so, wie die kommen müssen. Oder vielleicht. Ja, würdest du denn da, würdest du da eher so, sagen wir, die Mitleidsschiene fahren? Oder sagen wir mal so ein, so cool abenteurermäßig? Also nein, Polarexpedition oder ja, ein wildes so, Gnu? Eher so was Abenteuerliches so. Ja? Also Überfall. So. Und würdest du eigentlich sagen, ach, was ich gelitten habe mit der Narbe, du, sage ich dir. So, dass sie dann sofort, ach Mensch, komm her, ich muss dich jetzt drücken, meiner. So, nee. Das würdest du nicht machen? Nee, ich erzähle dann, also manchmal so mehr so aus Gag denn so, dass so wie so ein Überfall stattgefunden hat und dass man mir dann so die Kehle aufgeschlitzt hat und dann so. Ah ja. Und das beeindruckt dann aber? Ja, schon. Aber ich halte das immer nicht lange genug durch. Ich müsste das dann irgendwie so, ich klaute dann meist zu schnell mit der Wahrheit dann raus. Oder? Ach, schade, mir hättest du es schön erzählen können. Ich hätte mich beeindruckt gezeigt. Gut, Uwe, danke ich dir für deinen Anruf, ja? Ja, okay. Okay, tschüss. Tschüssi. So, Mann, jetzt haben wieder nur, bis auf Beate, nur Kerle angerufen. Das ist nicht schön, jetzt werden mal jetzt wieder Frauen nur. Tag, hallo? Neuenhagen. Ja, Baby, Neuenhagen. Klingt verdammt extrem verlockend. Wie lange habe ich mich schon mit dem Neuenhagen eigentlich unterhalten? Ich würde mich jetzt an der Stelle aber lieber mit der Neuenhagenerin unterhalten. Das ist doch einsichtig. Der Hörer praktiziert Selbstkritik. Vielen Dank, lieber Neuenhagener Hörer. Tag, wer bist du da? Du hast gerade keine Frauen in der Leitung. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Na, dann warte mal ab. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo? Hi, hier ist Christiane. Na, siehst du aber, ruckzuck ist du da die Frau, die anrufen soll. Tja, du wolltest mich endlich mit dem weißen Pferd abholen, ne? Ey, Christiane, deine Stimme hat sich aber radikal verändert. Nur weil ich jetzt, sagen wir mal, nicht mit dem weißen Pferd vor deiner Tür gestanden habe, ist es doch aber kein Grund, so eine Zickenstimme zu kriegen. Okay, alles wieder okay. Was sag ich dir nochmal? Außerdem ist ja da der Vogel immer noch da, oder? Ja. Sitzt der die ganze Woche da schon? Seit der letzten Sendung ununterbrochen? Ja, hat auch ein bisschen zwischendurch gearbeitet. Naja, wenigstens was. Hm. Warum kann er nicht mal arbeiten, wenn wir hier versuchen, ein vertrauliches, intimes Gespräch zu führen? Naja, schicken wir gleich mal raus. Okay, jetzt bin ich alleine erst draußen. Sag mal, da reicht so ein Augenaufschlag, dass er sofort fluchtartig das Zimmer verlässt? Mhm. Ach, schade. Ich meine, ist schön, zeugt irgendwie von deiner, sagen wir mal, persönlichen Willensstärke. Andererseits für das Radio wäre natürlich auch wieder besser gewesen, wenn du hättest, sagen wir mal, mit Geschirr schmeißen müssen und ihn anschreien. Tja, ich habe aber jetzt leider nichts in der Nähe, was ich schmeißen könnte. Ach, das ist schade. Mhm. Ja, zumal er jetzt so raus ist, jetzt würde es wohl keinen Effekt mehr machen. Nee. Ja, wäre bloß noch rein akustisch. Jo. Aber ein bisschen unmotivierend. Hm. Und im Grunde muss man ja, wenn man so ein Gespräch führt und so, dann muss man ja also auch vom akustischen Eindruck her schon so eine gewisse Dramaturgie beachten. Oh, oh, oh. Ja, ich fahre jetzt hier die Mitleidsschiene. Du merkst es einfach nur, um mal rüberzubringen, wie schwer man es hier hat, wenn man hier hinter dem Mikrofon sitzt und so Gespräche führen muss. Hm. Ja, und dann ist es natürlich extrem schwer, wenn es auch so maulfaule Anruferinnen sind wie du, die erst total zickig sind, dann so tun, als ob sie jetzt so freundliche Stimme machen und dann anschließend einfach nur, ja, so ist es sagen. Also, pass auf, Thema Narbe. Ja. Ich habe auch eine Narbe und zwar im Gesicht. Hm. Mhm. Die hat mir ein lieber guter Hund zugetragen. Der hatte ein bisschen Hunger und dann hat er mich gebissen. Da hat er dich ins Gesicht gebissen? Jo. Oh, da musst du aber klein gewesen sein oder der Hund besonders ja, groß. Ja, 6 Jahre alt. Eieiei. Und wie sieht die jetzt aus? Ach ja. Richtig, also, bist richtig du gut zu zusammengewachsen. Und so. Also, ja, es gibt jetzt natürlich zwei Möglichkeiten, das Gespräch weiterzuführen. Entweder wir fahren jetzt die Frankensteinschiene Oder machen gewissermaßen aus der Narbe so ein Schönheitsleberfleckchen, was man ja als Frau durchaus im Gesicht haben kann immer. Oder sollte vielleicht so, ja. Naja, manche Leute sagen, die Narbe gibt mir so einen gewissen Charme. So ein gewisses Etwas. Ja, genau. Ja, so ein Kick, so eine Würze. Ja, genau. Ja? Ist gewissermaßen die Petersilie auf deinem Kartoffelsalatart in Gesicht. Ja. Genau. So, das war der Hund und damit haben wir jetzt die Narbengeschichte erzählt. Jo. Wenn wir, was wir jetzt zweifelsohne haben, Interesse daran hätten, weiter miteinander zu telefonieren. Mhm. Das war jetzt eine Bekundung deines Interesses. Guten, hast du eigentlich eine Narbe? Im Grunde wie, also am Hals, aber ringsrum. Ja? Ja. Aha. Das war jetzt eine feine Anspielung auf den Frankenstein. Nee, doch, ich habe eine super Wutnarbe. Warum? An, sag mal, so richtig volle Pulle interessiert sich nicht, oder? Doch, das interessiert mich, nur irgendwie, weiß ich nicht, muss ich alles einzeln rausziehen. Ja, naja, warum, wenn wir, also wenn wir jetzt hier die Rollen tauschen und du fragst und ich antworte, dann musst du aber auch schon so eindringlich und Interesse heuchelnd und intensiv fragen, wie ich es mache. Aha. Also erzähl mal, wie kam's? Was ist passiert? Wie alt warst du? Wie groß ist sie? Tut sehr weh? Nee, tut nicht mehr weh, außer dass ich jetzt natürlich extrem wetterfühlig bin. Ich kann oft bis zu 72 Stunden im Vorhinein schon sagen, ob sich dann der Luftdruck ändern wird. Mhm. Was total interessant ist. Aber was natürlich, 72 Stunden sind so viel, bis sich der Luftdruck dann ändert, hat man schon wieder voll vergessen. Insofern ist, siehst du, dass es eher eine unpraktische Narbe ist. Dann ist sie links am Handballen. Das ist eine ganz schwere Stelle zu beschreiben. Wenn die Hand jetzt, sagen wir mal, richtig so eine dicke Scheibe wäre, ja? Mhm. Dann gibt's oben und unten, ne? Und dann läuft ringsrum quasi so ein Streifen rum bei so einer Scheibe, oder? Ja. Und bei der Hand aber auch. Mhm. Und da jetzt außen, hast du jetzt ungefähr eine Vorstellung, also zwischen oben und unten, da wo jetzt gewissermaßen so quer die Zierleiste dran ist an der Hand, da ist jetzt so eine Narbe. Ui. Mach mal nochmal. Ui. Ui, ja, das klang jetzt doch interesseheuchelnd, ich erzähle also weiter. Und da habe ich mal als kleiner Piebel aus voller Wut eine Glastür eingeschlagen. Also so aus reinem Jähzorn heraus. Aha. Ey, pass mal auf, ich mache nie sondern ich habe gleich immer eine flotte Frage parat in so einer Situation. Aus welchem Grund? Warum? Na, weil ich stinkewütend war. Naja, auf wen denn? Auf einen mir sehr nahestehenden Menschen, den ich jetzt hier aber nicht öffentlich denunzieren will. Deine erste Freundin, hast du dir fremdgegangen? Ach, oder? Quatsch, nee, ich war ja so clean, da waren Freundinnen überhaupt noch nicht oder zu denken. Dein Freund deine Murmeln geklaut oder was? Ja, das ist schon irgendwie näher dran. Jedenfalls gab es eine Auseinandersetzung, ging hin und her. Mhm. Und da ging, ach ja, das war noch interessanter. Da ging irgendwas zu Bruch und dann packte mich die Angst, dass meine Eltern kommen könnten. Und aus der Angst, die habe ich dann umgetauscht, gewissermaßen in der Wechselstube der Gefühle, habe aus dieser Angst dann Wut und Jähzorn gemacht und damit gegen so eine verglaste Tür voll mit der Faust geschlagen, woraufhin die verglaste Tür quasi, also das Glas der verglasten Tür in die Knie gegangen ist und mir aber als letzte Aktion der Selbstverteidigung dann eine Wunde zugefügt hat, aus der dann im Verlauf der folgenden Zeit eine Narbe wurde. Oh. Sag mal, der Kerl ist doch wieder drin, ja, oder? Das ist auch ein anderer, nicht nur einer. Wie viel hast du denn da bei dir im Zimmer? Lass sie mal durchzählen, die soll mal laut durchzählen. Und der dritte ist draußen und dann noch ein Rottweiler. Ist ein Hund, der kann nicht sagen. Ist ein schöner Rottweiler. Aber Ena ist doch raus, Ena hast du doch rausgeschickt, oder? Ja, der ist aber wieder reingekommen, war so neugierig. Oh. Entschuldige, dass ich dir das nicht erzählt habe. Ey, nee, also Christiane, wenn jetzt hier alle zuhören, dann will ich nicht mehr weiter mit dir reden. Dann wird das ja kein schönes Gespräch. Ach Mann, ey. Alter, weißt du, ey, da hören jetzt hier 100, also da zig alle... Wenn du versprochen eingehalten hättest und echt hergekommen wärst, dann hätten wir unter vier Augen reden können, aber so bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Ja, soll ich dir das sagen? Ich reite da in der Hellersdorfer Neubauwohnung mit meinem weißen... Hellersdorfer Neubauwohnung? Neukölln war das, wa? Neukölln, ja. Neuköllner Neubau. Altbau. Grüner Altbau. in einem vom darbenden und faulen Kapitalismus zynisch hingeklotzten Neubaublock reite ich mit einem teuren weißen Pferd bis in 8. Stock hoch, dann öffnest du die Tür und dann steht dahinter wahrscheinlich eine 80-köpfige johlende Männergruppe, die mir meinetwegen zujohlt oder was auch immer. Aber ein interessantes, der dritte Stock. Herzensgutes Gespräch hätte das so nicht werden können und wird es nie werden. Eine Frau, die mit zwei Kerlen und einem Rottweiler bewaffnet ist, da scheut doch jedes Pferd. Christiane. Ja, gut, ne? Ich danke dir für den Anruf. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Gib dich da mit den Dreien weiter ab jetzt. Okay. Tschüss. Tschüss. Großartige Nummer, die ich gar nicht kannte, aber es gibt Leute, die können die echt mitsingen. Sowas bewundere ich immer, wenn Leute richtig Lieder von vorne bis hinten, die oft da noch in ausländischer Sprache gesungen werden, mitsingen können. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Zack, zack, zack, zack, ja, schnell zum Telefon gegriffen. Ja. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Warum rufst du hier an und nicht beim halbautomatischen Anrufbeantworter? Weil ich dich dieses Jahr mal wieder begrüßen wollte. Ach, Sir Henry. Ja, gut, genau. Denn aber du bist ja jemand, der kennt die halt Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn es noch die alte ist, dann ja. Ja, dann sag die mal an. Also ich sag die mal kurz an. Das ist die 0331 für Potsdam. Das ist die Vorwahl, richtig? 721 39 32. Richtig, 721 39 32. Ja. Und es ist heute nicht einfach so ein stumpfer halbautomatischer Anrufbeantworter, sondern eine sexy Answering Machine. Dieselbe wie immer, nehme ich an. Ah, Versuch macht klug. Ja, ne, ich denke... Vielleicht ist da jetzt so eine total leise, tolle, super Stimme dran. Aha. Wie man sie sonst nur aus dem Wäre Fernsehen zu zweit nicht schöner. Mhm. Wählen Sie die Nummer 0190 und dann 666666 und jeder Anruf kostet Sie knapp 3 Mark die Minute. Kennst du wohl schon auswendig die Nummer? Ja, aber weißt du, man ist ja dann doch immer zu knickerig, da anzurufen, oder? Da weiß ich nicht, so ein Zeug habe ich nicht nötig. Aber andererseits ist es natürlich auch immer eine schöne Frage, die man dem Hörer gleich stellen könnte. Wäre Fernsehen zu zweit nicht schöner? Nö, Radio hören ist schon okay, ist besser als Fernsehen. Super, genau die Antwort, auf die ich jetzt gerechnet habe. Ja. Sir Henry, da du ja jetzt irgendwie ein intensiver Sportler bist und jemand, der so, ja, sagen wir mal, in Österreich mit einer Plastiktüte unterm Hintern den Berg runterrodelt, hast du wahrscheinlich doch über eine Menge Narben schon. Plastiktüte ist eher eine Scheißalternative. Weil du richtig Snowboard hast. Ja, ich war bis vorgestern eine Woche in Österreich. Echt? Ja. Erklär doch mal genau, was so ein Snowboard ist. Ich bin echt so strohdoof, was so eine Sportart betrifft. Ein Snowboard ist im Prinzip wie ein Ski, also aus demselben Material gefertigt. Aber nur einer, ne? Ein Snowboard, man steht seitlich drauf wie auf einem Skateboard mit einer Softbindung oder mit einer Plattenbindung. Also sprich eine Schalenbindung und oder halt eine Plattenbindung. Und dann wedelt man so cool da runter. Und dann kann man wunderbar im Tiefschnee runterfahren und das ist echt besser als Fliegen und es gibt nichts Schöneres. Gut. Man kann springen und man kann Slalom fahren und alles. Und dann stehen aber auch manchmal Bäume da oder spitze Steine und man hat die Gelegenheit, dann in einer Sendung anzurufen, die sich um Narben dreht. Da gibt's so einen Kumpel von mir, den nennen wir Tino Lavino, weil der macht nur Lawinen, der fährt gegen jeden Baum. Und wenn der einmal fliegt, und der fliegt ziemlich häufig, dann gibt's Lawinen. Und da hat der wahrscheinlich irgendwie die üppigste Narbengalerie von euch jetzt. Das kann sein, das weiß ich aber jetzt nicht ganz so genau. Also schlimmere Sachen sind bei ihm noch nicht passiert. Wie groß ist denn jetzt so dein engerer Freundeskreis, der, sagen wir mal, auch snowboardfähig ist? Oh Gott, also über 20 auf jeden Fall. Ja? Wenn ihr jetzt zusammen gewissermaßen so performanceartig, sagen wir mal... Ich will jetzt auf ein ganz anderes Gebiet kommen. So. Nehmen wir mal an, ihr würdet euch jetzt, sagen wir mal, moderne Kunst, ihr würdet euch eine Galerie mieten und eine Ausstellung machen, sagen wir mal, unter der Überschrift die schönsten Snowboard-Namen, eine Narben. Und würdet euch jetzt, sagen wir mal, wenigstens mit freiem Oberkörper dahinstellen. Hast du eine Ahnung, wer da, sagen wir mal, den Preis davon tragen würde? Also am Oberkörper gibt es wahrscheinlich die wenigsten Narben. Die sind alle am Unterkörper. Da müsstet ihr euch mit freien Unterkörper dahinstellen. Ich denke mal eher dann vielleicht irgendwie an Knien oder so. Oder ja vielleicht. Ach, da tauscht ihr euch überhaupt ja nicht aus? Dass man abends, wenn man so auf der Baude sitzt und den heißen Pfefferminztee schlürft, dass man dann schon mal die Skihose hochkrempelt und einem sich gegenseitig die schicksten Narben zeigt? Ja, also ich habe jetzt kürzlich erst ein blutendes Knie gehabt, aber das war eigentlich das erste Mal, dass ich überhaupt eine offene Wunde hatte vom Snowboarden. Sonst gibt es eigentlich meistens irgendwelche Zerrungen oder Verrenkungen. Also mich hat es jetzt dreimal überschlagen über eine 10 Meter hohe Schneewächte und da hat es mir als Genick ein bisschen gestaucht. Aber so richtig, also Narben vom Snowboarden kriegt man eigentlich normalerweise kaum Narben. Außer wenn man natürlich heftig gegen einen Baum fährt oder irgendwie, weiß ich, sich was bricht. Da schon eher von Autounfällen, da hat's mir schon eher Narben dann verabreicht. Die du auch hast? Ja, ich bin mal mit dem Fahrrad gefahren und vor mir hat jemand mit dem Auto die Vorfahrt mir genommen. Und ich bin voll über das Auto drüber weggeflogen und hab da jetzt an der rechten Hüfte so eine kleine Schurfwundennarbe. Also es war eine tiefe Schurfwunde und ist immer noch eine Narbe so. Ist jetzt aber eher eine Straßenverkehrsnarbe und sagen wir mal keine, die so aus dem Bereich des Zwischenmenschlichen stammen würde. Wie die. Ja doch, ich meine, das Auto, das ist ja Narben im Mund vom Mann von Beate. Ja, da ist da schon irgendwie Menschen immer dann, hinter. Dann noch eine zweite Sache, da bin ich als kleines Kind vor so einem Bürgengeländer, oder habe ich da gestanden in unserem Wochenendgarten und dieses Bürgengeländer war ziemlich morsch gewesen, was ich aber nicht wusste. Hab mich da normal rangelehnt und bin voll nach vorne in die Rosen geflogen und hab da jetzt auch in der Lippe so eine Narben, also so eine Kügelchen da irgendwie, so eine kleine Rosennarben? Durch Bisswunden quasi dann so eine Vernarbung in der Lippe. So, kann man schlecht beschreiben. Sind irgendwie so eine Knötchen oder weiß ich, wie man das nur bezeichnen will. In der Lippe? Ja, in der Oberlippe. Drin. Und macht das irgendwie spürt so? Man nur so, wenn man halt so küsst. Ja, zum Beispiel. Nee, ach, ihr habt da schon Beschwerden? Nö, eigentlich nicht. Nee, ich merke das auch selber manchmal so. Und wenn man nochmal drauf beißt. Der Knotenküsser, ne? Das ist im Prinzip wie wenn man irgendwie mal so irgendwie auf die Wange von innen drauf beißt, aus Versehen beim Kauen. Ja. So eine Sachen dann. Gut, Sir, du bist irgendwie absolut Snowboard-sicher, aber mit Narben hast du nicht so die Erfahrung, oder? Naja, noch, ich hoffe, dass es so bleibt. Also, ach so. Mein, es ist ja nun nicht unbedingt so sehr schön, dass man jetzt ein ganz Körper vernarbt sein muss. Das stimmt, um jetzt extra für die Sendung sich jetzt extra irgendwie schicke Narben zuzulegen, wäre auch ein bisschen affig, ja? Ja, vor allen Dingen nur für eine Woche. Wer weiß, was der nächste Woche das Thema ist. Das dann vielleicht irgendwie. Wir dürfen nur Leute anrufen, die völlig unbeschädigte Haut haben, ja. Ja, eben. Nächste Woche dann, da kommt dann irgendwas anderes, weil sich tätowieren und alle rennen dann zum Tätowieren. Und ah ja, das wäre aber schon klasse, wenn so die Sendung immer richtig sichtbare Folgen hätten. Ja, ne. Wa? Und man dann gleich auf der Straße, ach Gott, ein Sprechfunkhörer dann, völlig entstellt. Da müssen sie dann bloß Fritz-Reporter rumschicken in ganz Deutschland und dann können sie rausfinden, wo überall Fritz gehört wird. Ja, das würde natürlich einiges einfacher machen. Und ich habe mich gewundert, man kann Fritz sogar wirklich an der tschechischen Grenze nachempfangen, so noch. Oben, also mit Antenne? Nee, ich bin wann war denn das? Gestern? Ja, gestern bin ich in Holzhaus Snowboarden gewesen, das ist bei Altenberg. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist Grenzübergang. Nee. In Tschechei. Nee, das ist ja schon ganz weit weg. Das ist wirklich an der tschechischen Grenze, ne? Also vielleicht 5 Kilometer davon nur entfernt. Und da kommt Fritz einwandfrei rein. So, aber über Antenne, über die Luft? Ja, ganz normal über Autoantenne so. Mann, Meter, dass hier der Tscheche noch nicht angerufen hat, so. Das ärgert mich ja noch ein am bisschen. Am Bergrand schon ganz witzig. Ja. Gut, danke ich dir für deinen Anruf, okay, Sir Henry. Tschüss. Ja. Oh, du Mensch, da war ich jetzt aber kurz an den Boden. Tag, wer bist denn du da? Hallo, hier ist Birgit. Tag, Birgit. Na, wie geht's dir? Ja, blendend. Ich sitze hier wie ein Kolonialoffizier, die Beine auf dem Tisch und lasse es mir gut gehen. Echt bequem, ich liege hier im Bett. Ach richtig, weil du morgen schon wieder raus musst? Ich muss hier raus. Nee? Nee. Warum nicht? Bist du nicht das, was man werktätige Bevölkerung nennt? Nee, im Moment nicht. Wieso nicht? Erziehungsurlaub. Was für ein Urlaub? Erziehungsurlaub. Weil du dich immer so schlecht benommen hast auf Arbeit? Haben sie dich jetzt ins Heim gesteckt? Haben sie nicht, nee. Was machst du beruflich? Hä? Was machst du vor allem so beruflich? Ein Kind erziehen. Beruflich? Nein. Beruflich, was machst du beruflich, Birgit? Gar nichts. Arbeitslos. Ach, und aus der Arbeitslosigkeit in Urlaub, in Erziehungsurlaub entlassen? So kann man das sagen. Richtig. Sind ja schon die tragischen Varianten des Nichtstuns, oder? Aber Erziehungsurlaub ist schon besser als Arbeitsloses. Richtig. Ja. Wie lange hast du denn noch Erziehungsurlaub? Dreivierteljahr. Und erziehst du denn auch schon ordentlich? Sicher. Ja, sicher. Das sagst du so. Ja, klar. Jetzt verteidige dich mal. Woran merkt man, könnte man denn merken, wenn man jetzt als, sagen wir mal, Erziehungsurlaubsüberprüfer jetzt zu dir käme? Dass du auch schön den Tag über erziehst und nicht Unsinn machst und vielleicht nur Fernsehen guckst. Wir haben kein Fernsehen. Ah ja, daran könnte man merken, dass du nicht Fernsehen guckst. Woran könnte man merken, dass du erziehst ordentlich? Mein Kind hat ein sehr gutes Benehmen. Ja? Ja, klar. Wie alt ist denn das? Ende Februar 2,5. Und schon gutes Benehmen? Ja, klar. Wie sieht denn das aus? Steht auf in der Straßenbahn, wenn ältere Leute rinkommen, macht die Tür auf und so, lässt Vortritt. So in etwa. Wenn du jetzt kommen würdest, würde er die Tür aufmachen. Fragen, ob ich einen Kaffee will? Nein, nee, noch nicht. Ah ja. Aber er würde aufpassen, ob du auch die Schuhe ausgezogen hast. Ach, wirklich? Ja. Ist bei dir so Schuhauszieh-Zwang? Nee, nicht unbedingt, aber er passt auf. Ah ja, das ist aber praktisch, oder? Wenn du nicht so auf die Mutter zurückfällt. Ja, irgendwie schon. Und sagen, man, du dich dann auch immer hinter dein Kind zurückziehen kannst. Und sagen, also mir wäre es ja egal, aber wir wollen mal nicht den Kleinen erzürnen. Naja, im Moment schläft er. Ach so, also jetzt könnte man ruhig mit Straßenschuhen bei dir durch die Wohnung trampeln. Richtig, er würde es nicht merken. Gut, das macht ja echt irgendwie richtig Lust, da sofort hinzukommen und dir den Teppich zu versauen. Birgit, wir wollen aber über Narben reden. Ja. Ja. Ist richtig, ich hab die ja durch ihn. Ich merke schon. War ja so, wie Cäsar auf die Welt gekommen ist. Ja. Direkt durch den Bauch, vorne raus, Kaiserschnitt. Ja, richtig. Mhm. Da hat man deine große hat das für dich so, sagen wir, das Verhältnis zu deinem Kind verändert? Irgendwie ist ja doch komisch, wa? Nee, hat sich nicht verändert. Nee. Woher wisst ihr, hast du schon ein Kind? Nee. Ja, sicher. Ach, sonst hätte ich ja keinen Erziehungsurlaub. Ja, ja, ja, das ist jetzt aber das Erste, das ist nicht das Zweite. Nein, eins reicht erstmal. Also du kannst jetzt nicht vergleichen, so ist eine Kaiserschnittgeburt und so ist eine andere. Nee, noch nicht, nee. Nee, aber willst du schon nochmal vergleichen? Ja, sicher. Irgendwann schon. Du sagst immer ja sicher. Das verschlägt mir dann immer gleich die Sprache und mir will keine Frage einfallen. Wieso das? Ja, selbst wenn du sagst, wieso das, verschlägt es mir die Sprache. Birgit. Was ist? Ja, Birgit. Ja, was ist? Was willst du hören? Ja, Mensch, wenn ich jetzt wüsste, was ich hören wollte. Ich würde sofort aus diesem Wissen eine Frage machen und die auch geschickt formulieren, dann hinten mit der Stimme so ein bisschen oben bleiben, dass es wie ein Fragezeichen klingt. Ah, ja. Und dann könntest du antworten. Hm. Aber, Birgit? Birgit? Bin noch hier. Ja, mir fällt keine ein. Dir fällt keine ein? Nee. Hm, na gut. Alles ärgerlich, oder? Ja, irgendwie schon. Ja. Ja. Aber ist das vielleicht ein guter Grund, eine schicke Musik zu spielen? Ja, könnte sein. Ja? Ja, kannst du machen. Muss ja nicht nur der Hörer überlegen, sondern ich muss ja auch ab und an mal überlegen. Wollen wir beide überlegen? Ja, können wir machen. Und vielleicht einfach überlegen, was das für ein Gespräch eben war? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Aber dafür haben wir jetzt die Zeit zu überlegen, um dazu eine Antwort zu kommen. Birgit? Jo. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Aber sicher hättest du jetzt sagen müssen. Nee, diesmal nicht. Tschüss. Tschüssi. Grüß den Straßenschuhwächter da, ja? Mach ich. Und Narbenverursacher. Tschüss. Ja, mach ich. Tschüssi. You are quite cool. Have you said to me? I asked myself, how could this be? Oh, and all I want to say to you is, oh, to me. Ich weiß ja nicht, ob ich es von Ohren mitgekriegt hätte, aber ich sehe hier sehr deutlich, dass Tokotronic nur links zu hören ist. Aber finde ich eigentlich auch ganz gut. Darum hören wir das jetzt weiter. Maybe I have lost my face. Da haben die sich vielleicht ein bisschen Arbeit gespart und wollten rechts eigentlich ein anderes Lied drauf machen und dann haben sie doch sein lassen, weil zwei Lieder zugleich hören ist dann doch so zu anstrengend. Happened to me nearly a thousand times this year. Oh, and all I want to say to you is, oh, to me. Oh, dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. So, hier ist immer noch der Sprechfunk. Ich sage nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter 0331 für Potsdam 721 39 32. An den kann man sich wenden, weil hier nämlich alle Leitungen besetzt sind. Wenn man hier auf eine besetzte Leitung stößt, dann kann man einfach da anrufen und kann seine schicke Narbengeschichte natürlich relativ kurz ihm erzählen. Die wird da auf Band aufgezeichnet, zusammengeschnitten und dann kann man sie sich am Anfang der nächsten Sendung hier anhören. Ja, das war jetzt ein technischer Hinweis. Die Sendung selber heißt, ist vielleicht auch ein technischer Hinweis, der vielleicht gar nicht so uninteressant ist. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, da wurde jetzt richtig viel erzählt, wie die Sendung heißt, wie ich heiße und dass ich meine Aufgabe darin besteht, hier ins Mikrofon zu sprechen. Das will ich, wie gesagt, auch gerne tun. Das Thema der heutigen Sendung lautet Narben. Also wenn ihr jetzt so Narben am Körper habt und die vielleicht jetzt nicht bloß auf Haushalts- oder Verkehrsunfälle zurückzuführen sind, sondern die eine, ich weiß, Kinder, ist selten geworden im Radio, selten in diesen elektronischen Medien, selten sowieso überhaupt in unserer Mediengesellschaft, die eine menschliche Dimension haben. Ja, da bietet sich jetzt an, eine Pause zu machen. Wenn ihr also Narben habt, deren Verursachung eine menschliche Dimension aufweisen, dann könnt ihr ja nicht anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, wer bist denn du da überhaupt? Ja, guten Tag, Ole hier. Ole? Ja. Und du verfügst über eine Narbe mit menschlichem Antlitz? Nee, na, erstens hat mal jede Narbe ein menschliches Antlitz. Nicht von vornherein. Bei einem Menschen schon. Nur weil ein Mensch die hat? Ja, natürlich. Nee. Doch, sie kann... Weil, guck mal, eine Narbe ist doch auch geronnene Geschichte. Geronnene Geschichte? Geronnene Geschichte, vernarbte Geschichte. Das hört sich ja an, ja. Und diese Geschichte selbst, die kann ja jetzt, sagen wir mal, eher quasi technisch verlaufen sein. Ja. Eine Apparatengeschichte. Ja. Ja. Ja. Oder die kann doch eine wirkliche zwischenmenschliche Dimension haben. Verstehst du? Das und verstehe dit, und die Geschichten dieser zweiten Art oder Narben dieser zweiten Art würde ich jetzt mit dem Arbeitstitel Narben mit menschlichem Antlitz belegen wollen. Das verstehe ich. Ja, du verstehst, dass es schon in gewisser Weise auch ein Ausschlussverfahren ist. Also bestimmte Narben beziehungsweise deren Verursachungsgeschichten sollten jetzt hier ein Stück weit zurücktreten. Ja, ja, ich könnte dir schon was... Ja, habe ich nicht eben total geil Stück weit gesagt? Ja. Stück weit. Dankeschön. An der Humboldt-Universität gibt es sogar ein Seminar zu dem Wort Stück weit. Ehrlich? Wusstest du das, ja? Nee, wusste ich überhaupt gar nicht. Ja. Ach, haben die auch vielleicht ein Seminar zu einem Schritt in die richtige Richtung? Was ich auch immer wieder gerne höre. Nicht soweit mir bekannt ist, nee. Nee, ich habe da kaum Nachrichten, in denen ich einen Schritt in die richtige Richtung getan würde. Ja? Ja. Oder wenigstens ein Parteitag. Ja. Warst du schon mal bei dem Stückweit-Seminar? Nee, das hat mir bloß eine Bekannte erzählt, die das doch sehr interessant fand, weil wir da, ja, weil das Wort Stückweit ja auch immer doch einen recht lustigen Anstrich hat. Ja, gehst du, was ist denn dein interessantestes Seminar, in das du gehst? Was vielleicht so halbwegs den Vergleich mit dem Stückweit-Seminar halten könnte? Oh, überhaupt nicht. Ja, nicht? Nee, überhaupt nicht. Was studierst denn du? Ich studiere Geschichte und müsste jetzt eigentlich gerade arbeiten, aber... Ey, da habe ich doch aber mit dem Begriff geronnene Geschichten, muss doch dein Historikerherzchen höher geschlagen haben. Ja, na, wenn mein Historikerherzchen so hochschlagen würde, würde ich nicht mehr telefonieren, sondern eine Hausarbeit schreiben. Was ich eigentlich jetzt gerade machen müsste. Aber nee, man muss auch als Historiker, sagen wir mal, auch ein gewisses Interesse und eine gewisse Offenheit für die Gegenwart haben. An geronnener Geschichte. Ja, aus der wird ja dann auch gleich wieder Geschichte. Und wenn man genau hinkickt, hat man vielleicht in 10 Jahren einen enormen Vorteil. Ja, stimmt. Und kann schön von früher erzählen, aber qualifiziert als Historiker und nicht als so ein einfach diese alte Mannnummer machen, ach, früher war alles besser, so ja die Radiosendung. Ja, ja, stimmt. Ja, wir machen hier jetzt beide Geschichte, mein Lieber. Ja. Hast du dir das, so hast du dir das jetzt nicht überlegt, oder? Ja, ja, doch, Doch. Wir sitzen jetzt hier und machen Radiogeschichte. Ja, wir machen ständig. In 10 Jahren werden unsere beiden Namen in Lehrbüchern stehen. Davon nicht. Wird von dem historischen Gespräch am 7. Februar um 0 Uhr und 13,5 Minuten die Rede sein. Ja. Und es wird verschiedene Schulen werden sich bilden. Das ist richtig. Bloß alle werden sich fragen, wer war Kuttner? Ja, danke schön. Das ist dann aber ein Job deiner Kollegen, das zu erklären. Vielleicht wenigstens in einer ordentlichen Fußnote. Ja, nein, die Fußnote bleibt, ja. Ja, die Fußnoten bleiben. Ja. Wisst ihr sowieso. Ja. Was ist denn jetzt die schönste Geschichte? Ach, gibt's da, wenn man jetzt Geschichte studiert. Ja. Könnte man das wenigstens stückweise noch so weit hinkriegen, dass man sagen, dass man auch immer schicke Geschichten zu hören bekommt? Ja, das ist ja das Problem, dass Geschichte sind ja nicht Geschichten. Das ist ja das große Problem. Jedenfalls. Na, aber nicht, eigentlich, wenn sie gut ist, dann. Haben soll. Na, haben soll. Du sagst, haben soll, sagst du jetzt, oder? Ja, also du wirst kaum noch ein Historiker finden, der was auf sich hält. Das sagt. Heißt, da wird dann nur noch so rumstrukturiert, dass ja, irgendwie, weiß ich nicht, 3000 Jahre so menschlicher Geschichte aussehen wie so ein Karo-Blatt. Ja. So ein Rechenpapier. Ja. Na, das ist aber doof. Das ist es, das zeig dir. Na, das ist aber widerlich. Ja. Da muss man sich doch wehren gegen. Da muss man sich doch schicke Historiker-Geschichten ausdenken. Ja, oder was anderes studieren, ne? Ein Stück weit was Interessanteres. Nee, man muss versuchen, auch ein Stück weit den herrschenden Verhältnissen die Stirn zu bieten und sagen wir mal auch dieses ganze Historikerstudium umzukrempeln und zu sagen, Geschichte, eine ordentliche, anständige Geschichtsschreibung, die uns was bringen soll und die eine menschliche Dimension haben soll, muss zum Beispiel auch über Narben erzählt werden können. Das ist richtig, ja. Aber dann läuft man gleich wieder Gefahr, populärwissenschaftlich genannt zu werden. Ah, du machst dir aber auch ein bisschen Gedanken sehr um den Anstrich und wie du genannt werden würdest. Ich mir selber nicht, Historiker. Guck mal, denk mal an Mommsen, der hat einen Nobelpreis gleichzeitig für Literatur gekriegt. Dass du das weißt. Ja? Das ist doch toll, oder? Ein Historiker, der einen Literaturnobelpreis kriegt, ja. Für sein historisches Werk. Das ja, so muss es sein. Ja. Und du hast jetzt die Gelegenheit, hier ein bisschen rumzumomseln und vielleicht eine schöne historische Narbengeschichte zu erzählen. Oh nö, da überfordert du mich. Alter. Historische Narbenbildung. Ja, Narben in der Spätzeit der Römischen Republik. Oh, da wurden doch einige zugefügt, ja. Also. Ja. Auch du, Brutus, kann man sagen, aber das ist ja wahrscheinlich nicht mehr vernarbt dann. Bei Cäsar? Die Einstiche da, oder? Ja, im Nachhinein schon, aber das hat Cäsar selber nicht mehr so geholfen, nee. Ja, naja, ich meine, klar, wenn man stirbt an so einer Stichwunde, dann vernarbt die nicht mehr. Das ist richtig. Dann bleibt das eine Wunde auf ewig. Ja. Ja, aber wenn man nicht stirbt, wird eine Narbe draus. Genau. Ja, gibt's denn historische, schöne, interessante, sagen wir mal, wo man ja davon aussehen könnte, dass dann dort Narben geblieben sein müssen, kennst du denn vielleicht eine schöne Stichwundengeschichte? Eine historische? Lass mich nachdenken. Nein. Da will mir doch partout keine einfallen. Ach so, dir fällt nur keine ein. Ich habe jetzt als Antwort auf meine Frage genommen, ob es denn eine gibt. Ach so. Jetzt hätte ich schon höhnisch diejenigen gefragt, ob du mir weismachen willst, 3000 Jahre, so sagen wir mal, Geschichte und nie wurde einer gestochen und hättet überlebt. Nee, das möchte ich nicht sagen. Nee, das möchtest du so nicht sagen. Ich finde das auch ein bisschen anstrengend gerade für mich, dass du mich so auf mein Geschichtsstudium... Wie lange studierst du denn schon Geschichte? Unwesentlich. Unwesentliche 3 Semester. Na ja, 3 Semester. Und, ja. Ja. Und wie weit seid ihr da? Seid ihr schon so aus Sammler- und Jägerkreisen raus? Wieso wir? Ist schon Action ein bisschen? Wieso wir? Werden wir? Na ihr, in deinem Seminar oder so. Ach, Jürgen Kuttner, du hast doch selber studiert. Du weißt doch, dass das nicht mehr mit wir ist. Obwohl, ach so. Derzeit soll es ja noch so richtige Studiengruppen gegeben haben, nicht wahr? Ja, richtig. Ja, das ist der Unterschied. Da ich ja verwechsel ich das jetzt. Alles so individualisiert. Da ist ja so, macht ja jeder. Jeder seinen eigenen Weg. Keiner kennt den anderen mehr. Man grüßt sich nicht mehr. Man läuft so schweigend über den Innenhof. Ach nee. Redet nur noch nach dem Mund vom Professor und versucht sich da vorzutun. Mann, das klingt ja eher nach. Klingt ja eher nach Justizvollzugsanstalt. Ja, ist ja. Gerade so der Hofgang auch, wa? Ja, ist ganz schlimm. Und jetzt da kann man nicht mal mehr Hofgang machen, dann spielt man sich so durch die Gänge und ja. Alles ist so ein bisschen bedrückt. Ja, du hast ja jetzt doch als aber hier eine wegen der Narbengeschichten angerufen. Ja, naja, na, aber du hast mir ein bisschen den Wind aus dem Segel genommen, weil ich dir unbedingt einer erzählen muss, die durch zwischenmenschliche Begegnungen entstanden ist. Und da hast du ja keine. Ja, ich wollte dir eher dazu erzählen. Also, weil du eher mit der unbelebten Materie zusammenstößt. Richtig, oder man sich schneidet. Ich wollte, was ich ganz lustig fand, oder was mir bei dem Thema, bei dem wirklich interessanten Thema heute eingefallen ist, das ist ja auch immer relativ, dass man Namen ja auch relativieren kann. Man hat ja Namen im Grunde genommen sowieso bis dazu, um sie zu zeigen. Ach echt, ja? Ja, und also dazu... Aber da gibt es ja irgendwie so Stellen, wo es irgendwie schwierig ist, oder? Bitte? Da gibt es ja dann auch manchmal schon Stellen, wo es schwierig ist, wenn man die jetzt unbedingt zeigen wollte, die Nadel. Stimmt, aber wenn man sie zeigen will, dann schafft man das irgendwann auch schon. So ich situationsabhängig, wa? So ich zum Beispiel, der mich mal beim... Nach einem Streit mit meiner Lebensabschnittspartnerin... Ja, das klingt ja schon vielversprechend. Ja, genau, jetzt dann habe ja, ich siehst ja so weiter für die Geschichte. Was jetzt wird's da aber eine menschliche Dimension, kriegt es jetzt gleich. Hab ich. Jedenfalls, wir hatten einen, ja, was man so gemeint als Streit bezeichnet und ich habe mich geschnitten und war aber zu dem Zeitpunkt im anderen Zimmer und bin dann ganz demonstrativ zu ihr ins Zimmer gegangen und habe ganz demonstrativ... Vor mich hingeblutet. Echt super? So anklagend rumgeblutet? Ja, es war aber auch... Toll! So nebensächlich, aber das wollte ich ihr natürlich auch nicht zeigen. Also ach so, das war so kleiner Ritz am Finger irgendwo. Und du hast aber versucht, das ganze Zimmer mit Blut zu füllen? Ganz demonstrativ da den Finger im Mund gehalten und so ein bisschen leidend geguckt. Ja, und ach, so ein kleiner roter Faden lief dann aus dem anderen, nicht vom Finger besetzten Mundwinkel? Richtig, ja. Also ich habe mir jedenfalls Mühe, dass es so aussähe. Ja. Und was hat sie? Verbrannt oder geschnitten? Mit einer dermaßenen Ignoranz und die spielten Langeweile, das. Oh, das ist natürlich fies. Das ist wirklich fies. Ja. Wie ist es denn zustande gekommen? Verbrannt oder geschnitten? Ja, da geschnitten. Das war ja das Langweilige. Ne? In dem Streit, nee, unabhängig vom Streit. War dann, also das war kurz danach, als die Stimmung noch nicht so erquicklich war, dass man... Ah ja. Dass sie so reagiert hätte, wie man es eigentlich erwarten könnte. Ja. Nämlich. Und was da jetzt wahrscheinlich auch nochmal peinlich ist, ist nicht mal eine Narbe übrig geblieben, oder? Ja, genau, ja, stimmt. Also ich meine, ich bemühe mich manchmal noch, die zu sehen. Ja. Wenn ich zum Beispiel sauer bin, aber es und, ist zunehmend schwerer, ja. Streckst du ihr schon manchmal immer noch anklagend den Finger entgegen? Nee, aber... Dass sie sich ihrer Schlechtigkeit bewusst wird? Nee, aber der diese drei Worte, die sie gesagt hat, die fallen doch noch dazu. Die hallen noch nach in deinem Ohr. Die wirst du dir deinen Lebtag nicht mehr vergessen können. Genau, ja. Ja. Ah ja, reib ihr das immer schön unter die Nase. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, auch kein Problem. Ja? Das war doch aber voll eine Geschichte, wie ich es mir wünsche. Super. Studier noch schön weiter. Ah, was musst du jetzt eigentlich, machen, wenn du jetzt weiter studieren musst als ordentlicher Historikerstudent? Ach, versuchen, eine Hausarbeit zusammenzuzimmern. Wozu denn? Zum Thema Englische Revolution. Und da aber auch wieder so eine Überfliegernummer, wa? Nicht irgendwie narbenmäßig menschlich. Na doch, schon ziemlich menschlich, weil es geht ganz konkret um Sekten. Die waren ja auch ziemlich menschlich. Ach, erzähl mal. Und wenn ich dazu was erzählen würde, wie gesagt, dann würde ich jetzt aufschreiben und wäre stolz auf mich und hätte nicht mehr so ein Problem, was ich immer noch nicht gemacht habe. Ach, erzählen ist doch viel leichter. Was möchtest du denn wissen? Weiß ich nicht. Wenn man jetzt so eine Arbeit über Sekten schreibt, denkt man dann auch, jetzt sagen wir mal, an so Sekten heute? Ist man versucht, aber dem entspricht es doch wirklich. Hat nichts miteinander zu tun? Nee. Also, und welchen Sinn haben Sekten damals gemacht? Na, einen ziemlich aufklärerischen und ziemlich fortschrittlichen, denke ich. Also die haben sich zusammengesessen, sich gegenseitig Tarnnamen gegeben und heimlich verbotene Bücher gelesen? Ja, na, das günstig an der englischen Revolution war, dass sie sich damals nicht mehr Tarnnamen geben mussten. Ah ja. Und sich nicht mehr heimlich treffen mussten, sondern es ein bisschen offenkundig tun konnten. Deshalb wissen wir das heute. Das ist aber doof für eine Sekte, oder? Das wäre ja heute eher so eine Art, sagen wir mal, Club. So Donuts-mäßig. Donuts-mäßig? Wie kommst du jetzt auf den Donut? Na, wissen, ist mir jetzt eingefallen als Club. Ich wollte nicht Jugendclub sagen. Das klingt ja wieder zu doof. Dann denken die alle, ach, der Ostler, der osselt da wieder rum im Radio. Ja, aber ich finde, dass im Donuts gerade eine ganz beschissene Türpolitik betreiben. Was machen die da? Eine ganz beschissene Türpolitik betreiben. Ach so. Ja. Man kommt als englischer Aufklärer kaum noch hin. Ja, richtig. Gut. Naja, dann wollen wir das mal so anklagend hier stehen lassen. Danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, tschüss. Genau. Schreib schön. Ja. Hi, wer bist denn du da? Hallo. Hallo. Sag mal, bist du wirklich jemand, bei dem man ins Mikrofon klopfen muss, dass er antwortet? Ja, wie bei einer Sendung da mit dem. Ja. Ja, ne, genau. Ja, das war auch interessant. Naja. Wozu man den Hörer so bringen kann, ne? Das war schon sehr informativ da, ne? Ja. Ja, und? Na so. Narben ist dein Thema da, ne? Mhm. Ja, also ich wollte von einer Narbe erzählen, die habe ich da genau zwischen meinen zwei Augen. Au, au, au. Au, das ist böse, ne? Das war, ach, ist schon lange her, Kindergarten oder sowas. Mit so einem tollen Holzroller da, genau voll auf so einen Zaun gesetzt. Und da habe ich genau über der Nase so eine dicke Narbe da. Oh Mensch, jetzt merkst du, das ist genau so eine Narbengeschichte, wie ich sie eigentlich natürlich nicht hören will. Ja, das... Also der Mensch begegnet der unbelebten Natur und zurückbleibt eine Narbe. Der Mensch soll in dieser Sendung, was die Narbengeschichten betrifft, nun dauert die Sendung nur noch knappe 35 Minuten, dem Menschen begegnen und es soll eine Narbe bleiben. Ah, das ist natürlich scheiße jetzt in meiner Geschichte, ne? Dass man damit wenigstens ein bisschen noch Gesellschaftskritik irgendwie verbinden kann oder Poesie oder irgendwie sowas. Verstehst du? Ah, das ist jetzt blöde, wa? Ach Mensch, hättest du damals nicht gegen die, mit deinem Roller gegen die Kindergärtnerin fahren können wenigstens? Na, das ja, dann hätte man das jetzt hier noch so hinbiegen können. Na, gesprächsweise, gemeinsam, in einer kollektiven Anstrengung. Aber so? So ist blöd, ne? So ist irgendwie doof. Schade, wa? Blöder Abklang hier für deine Sendung. Mensch, naja, das ist ja noch nicht zu Ende. Naja. Aber ich meine, so ein bisschen Einsicht und ein bisschen Nachdenklichkeit und ein bisschen, ach, man hätte doch irgendwie besser machen können, man hätte hochreißen können, ist auch nicht schlecht, ist auch eine Haltung, die einem vielleicht draußen im kalten Wind, der sich einem das Leben präsentiert, weiterhelfen kann. Stimmt's? Ja, klar. Ja, du musst mich jetzt nicht trösten, ich wollte dich trösten. Naja, ich meine, es ist lang her, es ist vorbei, es ist Geschichte. Ich hab's überlebt. Ist Geschichte, wird jetzt einigen in die entsprechenden Bücher. Kann der junge Historiker da alles aufarbeiten. Ne? Okay, danke dir für den Anruf, ja? Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Johnny Cash. There once was a man, and he couldn't cry. He hadn't cried for years and for years. Napalm babies, movie love stories, for instance, could not produce tears. As a child, he had cried, as all children will. Then at some point, his tear ducts all ran dry, grew to be a man. It all hit the fan. Things got bad, but he couldn't cry. His dog got ran over. His wife up and left him. After that, he got sacked from his job. Lost his arm in a war. Was laughed at by a whore. Oh, but still not a sniffle or sob. Well, his novel was refused and his movie was panned. His big Broadway show was a flop. He got sent off to jail. You guessed it, no bail. Oh, but still not a dribble or drop. In jail he was beaten, bullied and buggered, and made to make license plates. Water and bread was all he was fed. Not once did a tear stain his face. Doctors were called in, sinus too. Theologians were last and practically least. They all agreed, sure enough, this is no cream puff. Oh, but in fact an insensitive beast. He was taken from jail and placed in a place for the insensitive and the insane. He made a lot of friends and he played a lot of chess, and he cried every time it would rain. Once it rained 40 days and it rained 40 nights, and he cried and he cried and he cried and he cried. On the 41st day he passed away. He just dehydrated and died. He went up to heaven, located his dog. After that, he rejoined his arm. Below all the critics, they took it all back. Cancer robbed the whore of her charm. His ex-wife died of stretch marks. His ex-employer went broke. The theologians were finally found out, right down to the ground. The jailhouse burnt down, and the earth suffered perpetual drought. Super pünktlich, heute wieder die Nachrichten 0.30 Uhr und endlich mal eine andere Stimme zu hören. Fritz Kurzinfo. Konflikt. Die bosnischen Serben haben jeden Kontakt zur Regierung in Sarajevo eingestellt. Sie fordern die sofortige Freilassung der festgehaltenen serbischen Militärs. Die bosnische Regierung wirft den Männern Kriegsverbrechen vor. Trauerfeier im Dom von Lübeck. Ja, nehmen 800 Menschen Abschied von den Opfern der Brandkatastrophe vom 18. Januar. In einem Wohnhaus für Asylsuchende waren 10 Menschen aus Togo, Zaire, Angola und dem Libanon ums Leben gekommen. Versprechen, die Deutsche Bahn will ihren Personalabbau bremsen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Unternehmensleitung und Gewerkschaft bei Verkehrsminister Wissmann. Bahnchef Dürr sagte aber, sein Unternehmen werde Stellen abbauen. Demonstration. In Cottbus haben mehrere hundert Mitarbeiter von kommunalen Einrichtungen gegen geplante Entlassungen bei Kindertagesstätten protestiert. Aufgerufen hatten mehrere Gewerkschaften, die sich gegen die Sparpläne der Stadt wenden. Einsatz. Die Polizei hat am Abend einen Geiselnehmer in Dachau erschossen. Seine letzte Geisel blieb unverletzt. Der Mann hatte in einer Zahnarztpraxis 12 Menschen in seine Gewalt gebracht. Er ließ im Laufe des Abends alle bis auf eine Frau frei. Wetter. Heute Nacht klar bei Temperaturen bis minus 13 Grad, maximal sogar minus 20 Grad stellenweise möglicherweise. Tagsüber dann sonnig, Höchsttemperaturen um minus 4 Grad. Verkehr. So, Brandenburg A24, Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Dreieck Dosse. Zwischen Mayenburg und Pritzwalk. Sperrung der Richtungsfahrbahn im Baustellenbereich durch einen defekten LKW. Rückstau im Moment circa 6 Kilometer. Letzte freie Ausfahrt Mayenburg. Vorsicht bei der Annäherung. Und Brandenburg B101 von Luckenwalde in Richtung Berlin. Zwischen Großbären und Berlin ist die B101 in Fahrtrichtung Berlin nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Die Kraftfahrer fahren von Großbären über Diedersdorf nach Marlow und anschließend zurück zur B101 oder über die B96 in Richtung Berlin. Dann geht's schneller. Das war ein Fritz-Kurzinfo von Gerald Kötter-Heinrich vortragen, dessen Stimme sich im Übrigen des Vergleiches mit dir, Johnny Cash, nicht zu schämen braucht. Und schon wieder gelacht, gleich nach den Nachrichten. Ja, ne, ist schön. Spannungsabfuhr. Entspannt, ja? Danke. Fritz präsentiert ein Pärchen aus Belgien. Case Choice. Choice live in Berlin, Mittwoch, 6. März im Loft. Yeah! Präsentiert von Fritz. Well, there ain't nobody left to impress, and and everyone's kissing their own hands. There's 666 on the kitchen floor. There ain't no fire in the pan. I get lonesome. I get lonesome. I get lonesome. To be a slab, stiff as a stick on a board. I get thoughts and dirty socks piled in the corner. I get lonesome. I get lonesome. I get lonesome. I get lonesome. Getting fat on your own fear. Bring that beer over here. I stomp on the floor. Just to make a sound. I get lonesome. I get lonesome. I get lonesome. I get lonesome. Is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also meine Nummer sag ich jetzt nicht nochmal. Ist ja klar, dass ich hier bin. Die Leitungen sind voll. Aber beim im halbautomatischen Anrufbeantworter brennt noch Licht. 03317. Nee, nicht mehr, sagt er. Jetzt hat er das Licht ausgemacht. Bitte, wer jetzt wissen will, wie sich das. Was heißt der Wurscht? Wie nennt der Kerl sich jetzt unverschämterweise Sexy Answering Machine? Wie sich eine Sexy Answering Machine anhört, der kommt zu spät. Und wer zu spät kommt, wa? Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, Jana. Tag, Jana. Gut, dass ich gleich durchgekommen bin. Wie bin, was hast du mir gesagt? Gut, dass ich gleich durchgekommen bin. Also ah, ja. Ich versuche jetzt schon 10 Minuten, aber jetzt bin ich nicht in der Zielschleife oder so. Sehr schön. Aber so. Ich nehme an, dass du ja keine Narbe hast. Doch. Ey, und, aber so eine also, unschuldige, junge, reine, jungfräuliche Stimme. Wo soll denn da eine Narbe sein? Na, erstmal, ich mache Radio an, ne? Also vor anderthalb Stunden oder so und höre Thema Namen. Und ich habe schon ganz lange nicht mehr an meinen Namen gedacht und so. Und, weil ich habe nämlich mehrere und ich wundere mich, dass alle mal bloß eine Narbe haben. Aber ich habe mir auch gewundert, dass die meisten die Narben im Gesicht haben. Ich bin ja total aufgeregt. Haben die meisten im Gesicht? Jetzt ist es schon so spät und unser Jens ruft hier noch an. So, jedenfalls habe ich eine Narbe, ich weiß jetzt gar nicht über welche. Wo denn jetzt eigentlich? Müssen wir mal gucken. Ja, also sprech mal ein bisschen lauter. Irgendwie bist du ganz leise. Ja, Jutti, gib mir Mühe. Na, über irgendeine Augenbraue, eine von den beiden, ne? So, und die habe ich mir zugezogen. Du bist jetzt aber nicht ganz sicher, über welche? Also, wenn ich jetzt hier so anfasse, also ich würde sagen, über die linke. nee, weil ich schon lange nicht mehr darauf geachtet habe. Und früher, da, also wo ich dann noch klein war, und du sprichst immer die Leute auf Pubertät an, da habe ich mir überlegt, was ich da eigentlich so getrieben habe und so. Also ich kann mich ehrlich gesagt nur daran erinnern. Darf ich mal dazwischen fragen, wie alt bist du? Jetzt bin ich 18. Ah ja. Also da habe ich, habe immer abends im Spiegel, also beim Waschen habe ich immer eine halbe Stunde vorm Spiegel gestanden. Daran kann ich mich nur erinnern. Also an irgendwas anderes. Und weswegen hast du eine halbe Stunde vorm Spiegel gestanden? Ich habe immer mit mir gesprochen. Also ich habe mich angeguckt und naja, dann sieht man ja auch immer die Namen und so. Ach, und waren interessante Gespräche? Naja, ganz egal. Entweder über Leute, die ich am Tage getroffen habe oder so, oder die ich nicht leihen konnte und habe mich, also ich hatte zum Beispiel immer ein Problem mit einem Mädchen und dann habe ich mir immer so richtig aufgebauscht wieder alles und bei mir ist es doch so, irgendwann, wenn der Punkt angereicht ist, dann platze ich und vorher kommt bei mir überhaupt nichts raus und vom Spiegel, da habe ich dann immer so alles überlegt, was ich alles ankost und so. Und das ist immer richtig interessant gewesen. Also an sowas kann ich mir nur noch erinnern. Und dann bist du irgendwann... Wie bitte? Dann hast du dich, sagen wir, auch so in Rage geredet beim Waschen vorm Spiegel, dass du dir da eine kleine Wunde über der linken Augenbraue ziehst? Nee, das ist woanders passiert. Also, das war in Neubrandenburg, ne? Also jetzt lebe ich in Eberswalde und so. Unser eins, also links neben mir, ich kann mich jetzt noch dran erinnern, ja, das ist jetzt also bestimmt über 10 Jahre her oder so. Und also, ich ging auf der rechten Seite, wir gingen auf der Straße. Ein Mädchen mit dem Fahrrad und ich zu Fuß. So, sie sieht einen Krankenwagen, will geradeaus und ich will aber links auf dem Bürgersteig und wie ich bin, natürlich vor ihr will ich rübergehen, ne? So, und gehe und sie rammt mir voll ihren Lenker, der, wo diese Plastehülle fehlte, also an so eine Kleinigkeit kann man sich erinnern, voll ins Gesicht, ne, und hat dann voll geblutet. So, und das Mädchen hieß Doreen. Das wollen wir an der Stelle mal festhalten hier. Ja, weil nämlich, also ich kann keine Doreens leihen. Und, also früher war das ganz extrem, da habe ich dann die Leute immer gleich gefragt, heißt du etwa Doreen, die erste? Heißen. Und echt? Ja, und wenn die Doreen hießen, oder? Dann war, zack, dann war der Riemen aber runter. Ja, also wirklich, es war, und die habe ich auch immer gehasst und die wohnte dann noch in meinem Haus und die weil du dich jetzt, weil du sie gewissermaßen so verunstaltet hast, hat? Ja, damals ja. Und damals war es ja auch noch so ulkig, ne? Damals war halt auch noch viel extremer mit der Narbe. Heutzutage sieht es kaum noch jemand. Also, naja, also sie sprechen mich nicht drauf an. Früher dachte ich immer, die Leute kicken immer gleich hart. Ist aber auch schwer, jemanden auf eine Narbe anzusprechen, die keiner sieht, wa, oder? Naja, aber. Da muss man schon die ganze Geschichte kennen. Also ich glaube, früher hat man sie deutlicher gesehen. Naja, und dann kam immer von meinen Eltern, ja, wir hätten sie besser zusammendrücken müssen und so und bla bla. Aber es ist nicht so, dass jetzt im Sommer, dass es nicht braun wird oder so, ne? Ich meine, dann wäre es ja extrem. Naja, und dann wäre natürlich, dann wäre total hardcore, wa? Da so ein weißer Fleck über der linken Augenbraue, ja, so. Da kriegt man ja keinen Kerl mehr. Und da muss ich noch sagen, also heute muss ich total hier umherlachen. Und ich finde es richtig ja mal schade, dass man nur als Einzelner hier sprechen kann und sonst keinen weiter bequatschen kann. Wieso also musstest du halt, ne? Wieso und musstest du umherlachen? Was? Wieso musstest du heute umherlachen? Naja, weil über deine Sachen, also... Ach so, wegen so ach so, ich dachte jetzt überhaupt. Nee. Oder vielleicht vorm Spiegel beim Waschen. Also ah, ja. Musste ich echt noch nie lachen. Und ja, da versucht man eine nachdenkliche, traurige Sendung zu machen und dann stehen da junge Menschen vorm Radiogerät und lachen. Ja, echt. Ja. Naja, und dann kommt man so halt so richtig hoch. Also ich war letztens mit meinem Freund und, mit meinem Freund war ich beim Kumpel, ne? Wir sind um 18 Uhr hingefahren, ja? Und bis 2 Uhr in der Nacht haben wir gequatscht. Nur gequatscht. Und da habe ich dann mal so richtig festgestellt, wie viel Jungs quatschen können und wie sie ihn noch vom Thema ablenken können. Und genauso bist du heute auch. Und ich muss nur ablachen. Echt. Wie du immer von irgendeinem Sachverhalt, der gerade... Nehmt als Kompliment, dass ich bin wie dein Freund und der Kumpel, den ihr besucht habt. Nur ich anders. Das ist einfach lustig, weißt du, so wie Jungs sind. Die sind auch so eine totale Plabbertaschen. So sind wir Jungs eben. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. Ja, mach's gut. Tschüss. So, jetzt will die Maschine spinnt hier rum. Na, das ist ja aber auch fies. Dann müssen wir das so machen. Hallo, wer bist du? Hallo, hier ist Susanne. Susanne? Ey, du bist aber total weit weg, Susanne. Naja, dann nehme ich die Hörer näher ran. Ja. Hilf? Nimm mal noch näher ran. Na, noch näher geht nicht. Das wollen wir nochmal ausprobieren, ob noch nicht noch näher geht. Du, ich mach nicht das, was du mir sagst. Aber erstmal. Hast du ja eben schon, hast ja eben schon gewonnen. Ich hab schon längst gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, wa? Wozu einen herzlichen Glückwunsch? Also, wie ich das mitgekriegt habe, heute vor 4 Jahren war deine erste Sendung. Richtig, stimmt. Ey, jemand, der zuhört. Das kann er ja doch glücklich machen hier am Radio. Hm? Ja, danke. Bitte. So, und jetzt müssen wir auf die Narben zu sprechen kommen. Also ich habe 4 Narben insgesamt und naja, 3 davon sind eigentlich recht unsichtbar. So, das ist also einer an der Stirn. Ja, nee, wir wollen ja jetzt nicht alle Narben durchgehen, sondern ja, sagen wir mal die rasanteste, uns auf die rasanteste einigen. Na gut, das ist die, also von der Blinddarmoperation. Da war ich 5 Jahre gewesen und da waren wir... Wobei eine Blinddarmoperation mit 5 Jahren nicht gerade vor Rasanz überschäumt, oder? Ja, aber wenn du kurz vorm Abkratzen bist, dann wird es dann auch schon extremer. Kriegt man das als 5-Jähriger schon mit oder wird einem das nachher erzählt? Das ist, naja, ich meine, ich habe schon mitgekriegt, dass ich total fertig war und so. An bestimmte Dinge kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. So, und danach, naja, das ist also... danach hat meine Schwester mal, also meine große Schwester hat mal zu sich beschwert, dass ich immer alles, also ich brauche bloß die Gusche aufreißen und schon kriege ich alles. Daraufhin bin ich mal damit zu meiner Mutter gegangen und da hat sie dann gesagt, ja, das ist deshalb, weil sie sich total schuldig fühlt, weil ich damals halt kurz vorm Abkratzen gewesen bin und sie auf die Ärztin gehört hatte. Weil ich, also wir sind dann zum Arzt gegangen und da hat die gesagt, naja, das ist eine Magen-Darm-Grippe und warme Umschläge. Naja, und dann wurde das Ganze noch viel extremer. Dann war es dann halt kurz davor. Und seitdem führst du einmal fast ab in dem Bild und dann aber ein gemütliches Leben im Nachhinein. Ja, so ungefähr. Aber naja, so gemütlich ist es auch wieder nicht, weil ich dann ständig jetzt, also so, es ist ja ziemlich lange schon her und seitdem immer Probleme noch damit habe mit der Narbe. Wieso? Und begleitet einen das doch dann doch. Ja. Ja. Aber wenigstens ist er relativ unsichtbar, oder? Naja, ich meine, ich ziehe was drüber und da sieht man es nicht, aber ansonsten ist er recht sichtbar. Ja, die Narbe in ihrem Widerspruch. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Ja, hallo, ist der Manni. Tag, Manni. Na, wie geht es? Ja, blendend. Also mir auch. Na super, dann wollen wir mehr. Ach so, ja, Narben, richtig. Richtig. Ja. Ja, und zwar habe ich hier eine Narbe an meinem kleinen Finger. Und ich weiß ja nicht, wo die herkommt. Also die habe ich schon mein ganzes Leben... Und die ist in Form eines Kreuzes. Und das Ganze hat eine richtig mystische Ader irgendwo, weil ein Mädchen aus meiner Klasse, mit der ich mal zur Schule gegangen bin, die hat nämlich auch so eine Narbe. Genau an demselben kleinen Finger, an demselben, nicht an dem gleichen. Ach. Ja. Eine richtig geheimnisvolle Narbe? Naja. Die vielleicht, sagen wir mal, auf so eine geheime Berufung von dir hinweisen könnte? Ja, woher sie die Narbe hat, das weiß ich zufällig. Die hat sie nämlich vom Schlittschuhfahren. Naja, aber gut, das deutet ja nun nicht, sagen wir mal, unbedingt auf eine Berufung hin. Aber, also, außer wenn es jetzt Kathi Witt wäre. Nee, war sie leider nicht. War nicht Kathi Witt. Nee, und war auch ein hübsches Mädchen. Auch ein hübsches Mädchen. Ja. Ja. Naja, jetzt können wir, jetzt überlege ich gerade, ob wir Thema wechseln sollten hier. Vielleicht ja, ich hab noch eine Narbe, pass mal auf, vielleicht gibt dir das. Nee, wobei, diese kleine, nee, die geheimnisvolle Narbe, die finde ich ja spannend. Ach so, na, siehst du, das ja. Hab ich nämlich gedacht. Die völlig ursachenlos entstanden ist. Ja, ich hatte aber auch leider die Gelegenheit, meine Mutter zu fragen, woher diese Narbe stammt. Aber ich glaube, das weiß die auch nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, ich hatte früher so die Angewohnheit, in Gläser zu greifen und die kaputt zu machen, so mit der Hand. Ach so, dass du jetzt doch immer eher geneigt bist, nach einer natürlichen Ursache für diese möglicherweise übernatürliche Narbe zu suchen. Ja, weil... Und dich aber weniger mit dem Gedanken beschäftigst, dass ob du nicht vielleicht auserkoren dazu bist, sagen wir mal, die Menschheit zu retten zum Beispiel. Ja, so Messiasartig, habe ich mir auch schon überlegt. Hast du dir ernsthaft auch schon überlegt? Ja, ja. Und was spricht denn jetzt dagegen? Ich halte mich einfach für zu normal, was aber jetzt nicht irgendwie... Na, sag mal, denkst du denn, dass die Welt nur von Unnormalen gerettet werden kann? Ja, irgendwie schon. Ach, meinst du ehrlich? Ja. Dass sie schon alle irgendwie ein Rad abhaben müssen, um als potenzielle Menschheitsretter in die Geschichte einzugehen? Naja, obwohl, du, also ein Rad ab habe ich auch. So ein bisschen. Also insofern denkst du, hast du doch eine gute Voraussetzung, so eine Art neuer Jesus zu werden? Jetzt, wo du das sagst... Das war eine Frage, ich hab's nicht gesagt. Dann möchte ich dir da zustimmen. Jetzt und ich will jetzt auch keinen Zusammenhang hier im Nachhinein aus meiner Rede konstruiert wissen, zwischen Jesus und Radabhaben. Naja, sondern das war jetzt, also das Radabhaben war, wenn dann fragend auf dich, auf deine Messias-Vorstellung gemünzt. Ich glaube, jetzt driften wir ganz schön blasphemisch ab hier irgendwie. Ja, ich nicht, ich nicht. Ich Religionslehrer ganz schön was dagegen haben. Ja, zu Recht. weil er offensichtlich seinen ehemaligen Religionsschülern nicht ordentlich erzogen hat. Richtig. Ja, mir wirst du hier sowas nicht anhängen können. Na gut. Leider nicht, wa? Nee. Ja. Gut. Also, aber du hast schon überlegt, ob du gewissermaßen so eine Messias-Figur vielleicht bist. Ja, natürlich. Das drängt sich doch geradezu auf, dieser Gedanke. Aber allzu lange hast du die Überlegung nicht gepflegt, oder? Nee, immer wieder öfter. Also das irgendwann drifte ich dann davon ab und dann kommt's aber mal wieder und dann stellt sich wieder die Frage. Aber es langweilt mich dann irgendwo auch. Ist es jetzt, sagen wir mal, die Frage oder die Vorstellung oder die damit verbundenen Überlegungen, die dich langweilen? Oder möglicherweise doch übergroße Normalität? Nee, ich hatte bis jetzt ja noch keinen Ansprechpartner dafür, weil die Leute, die interessieren sich halt nicht für so eine Sachen, außer dir natürlich. Ja, stimmt. Und deswegen, und wenn man sich immer wieder dieselben Fragen stellt und keine Antworten findet, dann langweilt es auf Dauer, ne? Ja. Naja, ich bin ja da auch irgendwie vorsichtig und versuche vorzubauen. Ich meine, vielleicht bist du doch der Messias, rettest die Welt und die kann sagen, ja, der hier, der die Welt da gerettet hat, der hat mal bei mir angerufen und wir haben uns schön drüber unterhalten. Du Jürgen, da kommt man doch, glaube ich, im Nachhinein. Wenn ich retten sollte, dann melde ich mich nochmal. Okay. Ja, ey, dann vergiss mich nicht. Nee, alles ja? klar. Dann sagt, der hat's in mir gewissermaßen den Keim der Hoffnung gepflanzt. Ja, ach so, und jetzt wollte ich noch sagen, falls noch jemand so eine Narbe hat in Form eines Kreuzes am linken kleinen Finger, dann kann er ja mal, dann könnte der vielleicht dann einen kann er mal mich denken oder so. Verein betroffener Messias gründen, e.V. Jo. Gut, ich danke dir für deinen Anruf. Okay, ciao. Tschüss. Hey, Kinder, wieder mal die falsche Musik, ne? Das ist, sowas passiert, wenn man sich jetzt voll auf den Anrufer konzentriert, auf interessante Gespräche, immer eine flotte Frage auf den Lippen und dann zack, legt man hier Musik ein und vergisst den Order, den richtigen Titel einzustellen. Das ist natürlich jetzt, der Vorwurf in meiner Stimme gilt mir selber. Das ist nämlich die großartige Alexandra, die in ihrer großartigsten, schönsten, traurigen und zugleich doch leicht absurden Lieder hier singt. Alexandra. Ich wollte dich längst schon wiedersehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Hab ich in deinem Arm geweint, strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar, mein alter Freund. Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen fielst heut früh, ich kam zu spät. Du wirst dich nie im Wind mehr wiegen. Du musst gefällt am Wege liegen und mancher, der vorübergeht, der achtet nicht den Rest von Leben und reißt an deinen grünen Zweigen, die sterbend sich zur Erde neigen. Wer wird mir nun die Ruhe geben, die ich in deinem Schatten fand? Mein bester Freund ist mir verloren, der mit der Kindheit mich verband. Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen. Bald wächst ein Haus aus Glas und Stein, dort, wo man ihn hat abgeschlagen. Bald werden graue Mauern ragen, dort, wo er liegt im Sonnenschein. Vielleicht wird es ein Wunder geben, ich werde heimlich darauf warten. Vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten. im Leben. Doch ist er dann noch schwach und klein. Und wenn auch viele Jahre gehen, er wird nie mehr derselbe sein. Mein Freund, der Baum ist tot. Er fiel im frühen Morgen. So, das war Alexander. Jetzt brechen, sagen wir mal, 2-3 schwierige Minuten an. Nicht genug Zeit, um ein ordentliches Gespräch zu führen und jetzt aber einfach bloß Musik zu spielen, wäre natürlich auch blöd. Ich habe vorhin gesagt, Radio, da entstehen so die Bilder im Kopf. Dann könnten wir jetzt vielleicht die Gelegenheit einfach nutzen, versuchen, einen repräsentativen Sprechfunk, einen repräsentativen anatomischen, narbenbezogenen Sprechfunk Höreratlas zu erstellen. Und ich würde jetzt einfach bloß in extremer Kurzform den Sitz eurer Narben abfragen, sodass man die dann, wenn man die dann addiert und alle übereinander legt, eben wie gesagt einen anatomischen Atlas hätte, der die Narbenhäufigkeit der Sprechfunkhörerschaft abbilden würde. Ich glaube, das ist so eine Kartografierungsarbeit, die bisher noch nicht geleistet wurde und die endlich mal in Angriff genommen werden muss. Tag, wer bist denn du? Hi, hier ist die Rita. Tag Rita, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit zu reden. Du müsstest also, jetzt sagen, wo deine Narbe ungefähr ist. Also ich habe eine ganz interessante Narbe, die von einem Affenbiss und die ist am linken Handgelenk. Ein Affenbiss am linken Handgelenk? Ja. Damit hätte ich jetzt als erstes nicht gerechnet, aber das ist natürlich eine sehr schöne Stelle für die Arbeit an unserem anatomischen Atlas. Ja, ich habe noch viele andere Narben. Ich habe nämlich noch eine am linken Mittelfinger, da ist mir ein Bild auf den Kopf gefallen. Ja, wenn ein Bild auf den Kopf fallen, dann kriegt man schnell eine Narbe am linken Mittelfinger. So, ja, noch irgendwelche schönen Narben? Ja, noch, ja, warum nicht? So, also am linken Daumen habe ich auch noch eine. Ja? Das ist von einem Glas beim Spülen. Und gehen wir mal auf die andere Seite. Rechts am Knöchel habe ich eine Narbe von einem Bänderriss. Das ist was ganz Banales eigentlich. Und da ist die Narbe aber jetzt nicht durch die gerissenen Bänder entstanden, sondern durch jemanden, der die gerissenen Bänder reparieren wollte. Ja, genau, die haben da so einen Knoten reingemacht. Okay, danke ich dir für den. Echt in die Bänder einen Knoten drin gemacht? Jo, hält besser. Und weißt du, was für einen Knoten wenigstens? Pff, weiß ich nicht, was das für ein Landsmann war. Nee, da gibt es immer so schicke Tafeln, wo so Seemannsknoten angenagelt sind. Ja, es wird kein Hausfrauenknoten gewesen sein. Das war ja ein Mann, der das gemacht hat. Und der war wahrscheinlich kein Hausmann. Nee, aber die haben ja natürlich die Seemannsknoten erfunden, wa? Die Männer. Die Männer, ja. Das kommt ja immer drauf an, ob sie Seemänner sind oder sonst was für Männer. Nicht alle Männer können Seemannsknoten. Kannst du Seemannsknoten? Nee, aber Seemänner sind in aller Regel Männer. Ja, aber nicht alle Männer sind Seemänner. Ja, habe ich aber auch nie behauptet. Ja, so, also dann kannst du auch nicht sagen, dass es jetzt ein Seemannsknoten ist bei mir am Fuß. Rita, soll die Sendung jetzt in der Art in Spitzfindigkeiten hier enden? Nee. Du meinst, du kannst zu der Uhrzeit nicht mehr richtig denken? Oder wie? Nee, das meine ich nicht. Wenn, dann würde ich dir unterstellen wollen, dass du Schwierigkeiten mit der Uhrzeit hast. Nö, auf keinen Fall. Ich weiß ja, was da für ein Knoten drin ist. Ja, naja, trotz der Widerspruch einer von Narben übersäten jungen Frau, meinetwegen. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ciao. Tschüss. Ach, an der linken Hand vom Affen bist. Tag, wer bist denn du da? Hallo, ich bin Florian. Und du musst jetzt nur die Lage deiner Narben sagen. Bitte. Ja, meine größte Narbe, die ist auf meiner Seele. Und die habe ich seit Magosha bei euch nicht mehr anruft. Ja, aber die sieht man noch nicht. Also weder Magosha hat man je gesehen, noch die Narbe. Ja, aber ich spüre sie. Und sie ist sehr zwischenmenschlich. Ja, was wolltest du doch haben? Stimmt, richtig. Kriegt man dadurch auch Wetterfühligkeit durch Seelennarben? Oh ja, ganz böse. Immer wenn Sprechfunk kommt, dann juckt's und so. Ja, also man wird in gewisser Weise radiofühlig. Oh ja. Ja, auch ein seltenes, bisher so nicht beschriebenes Phänomen. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. So, Tag, wer bist denn du da? Hallo, hier ist der Mr. X. Ich habe auch ganz viele Namen. Ja, das glaube ich dir gerne. Hallo, wer bist du da? Hallo, hier ist Björn aus Teltow. Björn, du musst jetzt bloß irgendwie ganz kurz die Lage deiner alles entscheidenden Narbe schildern. Ja, also habe ich über den linken Ohr. Und zwar, da habe ich von meinem Kumpel Bernd aus voll in die Latze gekriegt. Sag den Namen ruhig nochmal ein bisschen so anklagend. Bernd aus. Hochhaus Teltow? Ja, aber der ist umgezogen nach Zehlendorf oder so. Ja, sag ruhig. Also Bernd Aust, ursprünglich aus Teltow, jetzt in Zehlendorf. Ja. Ist ein gemeiner übers linke Augenschläger. Ich danke dir für deinen Anruf. Hallo, wer bist denn du da? Ach, hier ist Olaf. Olaf, deine Narbe, wo ist die ungefähr? Zwei übereinander, links. Übereinander? Du hast dich in der... Ach so, übereinander. Zwei übereinander, ja. Ach so, dieses Phänomen der Doppelnarbe hatten wir heute noch ja nicht. Also, dass man sich schneidet, wo eine Narbe ist, wo man sich schon mal geschnitten hat. Nee, einmal auf eine Treppe gefallen und einmal auf eine Umrandung, an Zaun oder sowas, eine kleine Mauer. Ah ja, sehr schön, ich danke dir für deinen Anruf. So, wer bist denn du? Hallo, ja, ich habe auch eine Narbe am Oberschenkel und zwar von der Bremse, von der Fahrradbremse. Die hat mir das Fleisch da ein bisschen rausgegabelt. Gut, danke schön. Hallo, wer bist du da? Ich bin Ronny aus Cottbus. Ronny, ich nehme an, dass du eine Narbe hast. Ja. Hey, ja. Ist scheiße, ist ja gleich um eins hier. Ja, richtig. Wo ist die Narbe jetzt? Die alles entscheidende, das sind auch zwei übereinander am Schienbein. Und? Wie sind vom Rad. Welch ein Zufall. Vom Rad? Ja, vom BMX-Rad. Ja. Wir springen hier in Cottbus ein bisschen rum und... Naja. Kinder, treibt es da nicht zu arg in Cottbus mit euren BMX-Rädern. Ich danke dir für deinen Anruf. Doch, tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist nochmal Michael aus Seelow. Ja? Ja, und aufgrund meines Anrufes vor zwei Stunden, meines ersten bei Fritz, wollte ich mal einen Themenvorschlag machen für die nächste Sendung. Ja, und Vorschläge zwar, kannst du machen, aber ich verspreche dir nicht, dass ich da irgendwie überhaupt mich verpflichtet fühle, darauf einzugehen. Nein, das will ich ja gar nicht. Ah ja, gut. Okay, und zwar, vielleicht könntest du mal ein Thema bringen, wie war ja der erste Anruf gewesen bei Fritz? Ja, muss ich mal sehen, wie war er denn? Super. Ja. Netter Typ im Radio, gewesen. Oder? Mit dem macht's richtig Spaß, sich zu unterhalten. Ja, man kann klar. auch viel lernen, ein bisschen dabei und so. Genau, du sagst es. Ach, ist schon geil, oder? Ja, klar. Ja, 74 81 110 ist die Telefonnummer. Ich danke dir für den Anruf. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Na, muss ja nicht. Tag. Hi. Ja, wer bist denn du? Ich bin Andrea aus Cottbus. Andrea aus Cottbus, wo hast denn du mal eine schöne Narbe? Am Kinn. Ach, am Kinn ist ja auch selten. Am Kinn halt auch eine. Ich bin vom Klo gefallen. Vom Klo? Hm? Jetzt musst du auch, wenn es wehtut und peinlich ist und du vielleicht in deinem weiteren Leben nur noch ausgelacht werden solltest, musst du schon sagen, wie alt du da warst. Da war ich im Kindergarten noch. Also, ach so, na, da ist ja keine Kunst. Ja, da haben wir probiert, wer als erster mit dem großen Zeh unten auf das Treppchen kommt. Vom Klo aus? Ja. Habt ihr da so ein Treppenklo gehabt? Nee. Nee, na, wir waren noch so klein und dann haben uns die Kindergärtnerin da rufgesetzt. Ja. Und dann haben wir probiert, wer als erstes von selber da runterkommt mit dem großen Zeh. Ah ja. Hm. Und da runtergefallen, zack, auf Kinn, jetzt seine schicke Narbe. Und ja. Genäht und so. Die aber auch so ist, dass man damit weder Anheben noch Mitleid bekommen kann, oder? Dolle Lie. Ja, naja, gut, aber immerhin. Ich danke dir für den Anruf. Ja, tschüss. Ja, geht es. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, ich habe an der Stirn eine Narbe. Wo, an der Stirn? Ja. Und wie ist sie entstanden? Weiß ich gar nicht. Ja, durch einen Fahrradunfall. Super, danke. Das war wahrscheinlich ein BMX-Anrufer aus Cottbus. Hallo? Hallo, ich bin der Tobi. Tag, Tobi. Ja, ich wollte sagen, mein Bruder hat eine Narbe. Ich gebe ihn dir mal, der ist ganz scharf. Der will unbedingt mit dir quatschen. Ja, ich habe eine Narbe vom anderen zugefügt bekommen. Hallo? Ist noch da? Tja, mein Lieber, ein bisschen Geduld lernen, ja. Reicht nicht, ein junger Mensch zu seinem Brücher Stimme hier anzurufen. Man muss schon wissen, was man sagen will und dann die Zeit auch zu nutzen verstehen. Tag, wer bist du? Ah, hallo, wer bist du da? Hallo? Ja? Hier ist Selma. Tag, Selma. Ich habe eine Narbe am Fuß. Und wie ist die entstanden? Ich bin vom Pferd gefallen und mitgeschliffen worden. Ach, prima, ehrlich? Ja. Das wird jetzt hier doch noch ein Panoptikum des Schreckens, diese Sendung. Wie lange bist du denn da mitgeschliffen worden? Wie lange, weiß ich nicht, aber 200 Meter ungefähr. Oh, 200 Meter. Na, wenn man jetzt die Geschwindigkeit des Pferdes wüsste, könnte man das umrechnen, ne? Naja, das war eigentlich ziemlich schnell. Geschwindigkeit ist gleich Weg durch Zeit. Den Weg haben wir jetzt, die Zeit wollen wir rausbekommen. Dann müssten wir jetzt mal Zeit und dann durch Weg. Und dann hätte man die Zeit links. Dann hätte man eine Narbe. Geschwindigkeit durch Weg. Ja, und eine Narbe hat man außerdem. Danke dir für den Anruf, ja? Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist du da? Ulrike. Und, du hast aber auch eine Narbe? Na, ich habe mehrere. Also ich habe zwei Stück auf der Stirn von schmählich verlorenen Rollerinnen. Dann habe ich eine neben der... Ja, glaub's mir, Kindergarten. Dann habe ich eine neben der Nase. Da habe ich eine Sandschaufel mal hin gekriegt und direkt daneben ist noch eine von einem geschmissenen Löffel und eine auf dem Oberschenkel. Da hat man einen Splitter drin gesteckt. Und wie ist denn der Splitter darin gekommen? Also das war ebenfalls, also es war meine Mutter, die hat irgendwie einen Teller geworfen, so in der Pubertät, und der ist an die Wand, weil ich bin natürlich gleich abgetaucht. Und von dieser Wand wiederum, da hat der Splitter so einen richtigen Drall gekriegt und zack, war er im Oberschenkel. Ich habe es nicht gemerkt und es tat auch nicht weh. Aber die Narbe ist da und sie wird nicht braun. Vielleicht, weil noch der weiße Splitter drin steckt? Und einfach nicht braun werden will? Nee, Keramik lässt sich sicherlich ganz gut ertasten. Ich denke, nee. Ach, da hast du den Keramiksplitter dann erst Jahre später entdeckt? So in etwa. Ach, und konntest du deiner Mutter dann irgendwie ja nicht mehr so richtig schön zum Vorwurf machen? Na doch, ich habe sie erst zum Vorwurf gemacht, aber inzwischen, ich habe ihn so in Silber gefasst und trage ihn jetzt also immer an meinem Oberschenkelband. Den Splitter? Ja, direkt neben der Narbe, damit der innere Zusammenhang hergestellt ist. Um deine Mutter zu beeindrucken oder was? Ja, selbstverständlich. Nee. Ich meine, sie badet mich jeden Abend. Ja. Ja. Gut. Na gut, tschüss. Reingelegt, was? Nee, ja, nicht unbedingt reingelegt. Ich hänge immer noch dem Gedanken des an Silber gefassten Keramiksplitter an einem Oberschenkelband nach. Mhm. Ja, und lass mich dann von da ja nicht mehr kaum noch beeindrucken. Das ist fantastisch von dir. Siehst du? Immer aufs Wesentliche konzentrieren. Naja, sag ich doch. Ist doch meine Meinung. Ich danke dir für deinen Anruf. Hm, tschüss. Okay, tschüss. So, dann ist jetzt... Oh Gott, Kinder, wir sind jetzt aber schon voll über eins. Dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle vielleicht einfach die Sendung beenden. Tut mir leid. Ja, Kinder, jetzt habt ihr hier alle euren Namen rausgekrabt und jetzt ruft er an. Hättet ihr alles vorher machen können. Jetzt ist viel zu spät. Tschüss, nächste Woche ist wieder eine schicke Sprechfunksendung. Dann wahrscheinlich wieder mit Johnny vorher. Tschüss. Sprach von Liebe.